Deutschlandfunk Kultur. Lange Nacht. Die Aussicht, zu den Galapagos-Inseln zu reisen, beflügelte meine Fantasie aufs Äußerste. Ich stellte mir vor, wie ich zum ersten Mal in meinem Leben ins endlose Blau des Pazifiks eintauchen würde, sah mich an Deck einer Fähre stehen mit offenen Augen und wehenden Haaren, bereit für alles Neue. Die ecuadorianische Hafenstadt Guayaquil und ihre fast 3 Millionen Einwohner würden wir hinter uns lassen. Ihre Wolkenkratzer wären schnell zu Miniaturen geschrumpft und dann gänzlich verschwunden. Nichts als Meer um uns herum. Der Galapagos-Archipel liegt 1000 Kilometer vom Festland entfernt. Delfine würden uns begleiten, fliegende Fische und vielleicht sogar der ein oder andere Wal. Wir würden durch die Nacht fahren, knapp unter der Äquatorlinie, die dem Land Ecuador seinen Namen gab. Und irgendwann würden vor uns Felsnadeln, Klippen und ausgedehnte Landflächen aus dem Wasser ragen. Flache und hohe Inseln, braune und grüne, eingefallene Kraterränder und erodierte Vulkane. Haie würden das Schiff umkreisen und meterlange Meerechsen. Eine langsame Annäherung an eine exotische Welt. Es kam anders. Es gibt kein Passagierschiff, das von Guayaquil nach Galapagos ausläuft. Nicht eines. Denn 97% des Archipels stehen seit 1959 unter striktem Naturschutz. Und wer will schon riskieren, dass in dieses ökologische Kleinod, in diese so isoliert liegende Welt, fremde Arten eingeschleppt werden? Seepocken, Muscheln, anderes Getier, das an Schiffsrümpfen kleben oder im Ballastwasser mitreisen könnte. Oder Ratten, die ja nicht nur sinkende Schiffe verlassen. Von Guayaquil aus, das muss ich akzeptieren, fahren nur notwendige Versorgungsschiffe zu den Inseln. Sie bringen Hygieneartikel und haltbare Nahrungsmittel, Möbel und Fahrräder, Autos, elektronische Geräte und Baustoffe, was die 35.000 Einwohner zum Leben so brauchen, aber auf Galapagos nicht herstellen. Allerdings haben wir in Guayaquil für diese Galapagos-Schiffe einen speziellen Hafen gebaut, der heißt Galaport. Und das ist nur für Galapagos-Schiffe und die Leute sind sehr, sehr, sehr vorsichtig, dass nichts auf die Container reinkommt, also keine Ameise, keine Kakerlake, nichts. Klaus-Peter Fielsch ist ein gesprächiger Mitreisender. Wie ich muss er das Flugzeug nehmen. Er lebt in Quito. Sein Vater ist einst aus Deutschland ausgewandert, die Mutter Ecuadorianerin. Fielsch arbeitet im Galapagos-Ökotourismus und sitzt im Vorstand der Charles-Darwin-Stiftung, die eine Forschungsstation auf Galapagos finanziert. Die einzigartige Flora und Fauna gehören zu seinen Herzensthemen. Wenn das Schiff in Galapagos ankommt, 2 Tage später, dann müssen Taucher kommen und gucken sich unten das Schiff an, dass keine Seepocken oder Algen sich irgendwie da reingequetscht haben und dann doch nach Galapagos kommen als fremde Arten. Also das wird sehr, sehr vorsichtig gemacht und deswegen ist Galapagos in so einem guten Zustand, weil man achtet, was jetzt reinkommt und alles, was reinkommt, muss auch untersucht werden. Zu Charles Darwins Zeiten trugen die Inseln noch britische Namen. Sie hießen Chatham Island, Hood Island, Charles Island oder James Island. Und heute? San Cristobal, Española, Santa Cruz, Baltra, Mosquera, North Sima, Daphne, Floriana, Santa Fe, Santiago, Pinzón, Marchena, Pinta, Genovesa, Isabella, Fernandina. Mit wohlklingenden spanischen Namen werden die Eilande beworben als Sehnsuchtsorte, als einzigartiges Naturparadies, als Garten Eden. Das empfand der erst 26-jährige Gelehrte Darwin damals anders, als er im September-Oktober 1835 mit der britischen Vermessungsbark Beagle im Archipel unterwegs war. Nichts konnte weniger einladend sein als die erste Erscheinung. Ein zerklüftetes Feld schwarzer, basaltischer Lava, welche in die verschiedenartig zerrissenen Wellen geworfen und von großen Spalten durchsetzt ist, wird überall von verkümmertem, sonnenverbranntem Buschholz bedeckt, welches nur wenige Zeichen von Leben gibt. Die trockene und ausgedorrte, von der Mittagssonne erhitzte Oberfläche gab der Luft ein eingeschlossenes und drückendes Gefühl, wie ein Ofen. Wir bildeten uns selbst ein, dass die Gebüsche unangenehm rochen. Von Guayaquil aus dauert es mit dem Flugzeug 1,5 Stunden. Von oben betrachtet sehen die Inseln aus, wie mit lässiger Geste hineingewürfelt ins Blau des Ozeans. Abgelegen und bedeutungslos im Gesamtgefüge der Welt, könnte man vermuten. Und doch beherbergen sie einen großen Schatz. Einige Spezies, die Millionen von Jahren alt sind, wie die Riesenschildkröten in ihrer perfekten Rüstung oder Echsen, die sich unter Wasser ernähren. Sie leben nur hier. Und sie unterscheiden sich von Insel zu Insel. Ein sichtbares Stück Evolutionsgeschichte, zum Anfassen nah, zum Staunen nah. Die Zahl der Arten ist überschaubar, als hätte die isolierte Lage des Archipels dafür gesorgt, dass die Zeit stehen bleibt. Was natürlich nicht stimmt. Dornröschenschlaf gibt es nur im Märchen. Spätestens als der Mensch auf den Plan trat, war es mit der Ruhe vorbei. Der Mensch, die invasivste Art von allen. Macht euch die Erde untertan. Wir landen auf Baltra, einer kleinen flachen Insel. Hier war während des Zweiten Weltkriegs amerikanisches Militär stationiert, um den Panama-Kanal zu kontrollieren. Seitdem gibt es eine Landebahn. 1946 gaben die Amerikaner Baltra an Ecuador zurück. Heute wohnen hier Angestellte des Flughafens und des Militärs. Für einen Nachmittag in den Tropen ist es merkwürdig kühl. Pelikane und Fregattvögel kreisen in einer leichten Brise über der öden, platten Landschaft. Grauer Himmel, braunes Gestein, graublaues Wasser. Denkt euch 25 Schlackenhaufen, die hier und da auf einem Gelände außerhalb der Stadt abgeladen wurden. Stellt euch einige davon zu Bergen vergrößert und das Gelände dazwischen vom Meer ausgefüllt vor. Dann habt ihr einen zutreffenden Begriff vom Gesamtbild der Encantadas oder verwunschenen Inseln. Ein hartes Urteil. Natürlich hatte ich Herman Melvilles Skizzen, die Encantadas oder verwunschenen Inseln, im Gepäck. Facts und Fiction über Galapagos. Im November 1841 hatte Melville, der vor seinem Leben als Schriftsteller einige Jahre lang als Walfänger unterwegs gewesen war, mit dem Mutterschiff Acushnet 6 Tage lang bei der Insel San Cristobal vor Anker gelegen. Es lässt sich bezweifeln, dass es hienieden eine Gegend gibt, die wüst genug wäre, um mit dieser Inselgruppe verglichen werden zu können. Aber was den besonderen Fluch der Encantadas ausmacht, dass bei ihnen nie etwas wechselt. Weder die Jahreszeiten noch die Mühsale. Vom Äquator zerschnitten kennen sie keinen Frühling, keinen Herbst. Und da sie schon zu Asche verbrannt sind, kann ihnen der Verfall nichts mehr anhaben. Regenschauer mögen die Wüsten erfrischen. Aber auf diesen Inseln fällt kein Regen. Die Trostlosigkeit, die Melville ausmachte, möchte ich keinesfalls bestätigen. An der Baltra Pier herrscht fröhliches Treiben. Wohlgenährte Pelikane hocken auf Geländern neben kleinen Finken. Auf Gehwegen räkeln sich Seelöwen. Ohne Skrupel belegen sie auch die wenigen Wartebänke. Scheu vor Menschen ist ihnen fremd. Ein sogenanntes Panga-Boot, ein festes Gummiboot, holt uns ab und bringt uns auf das Passagierschiff Santa Cruz II, mit dem wir im Archipel unterwegs sein werden. Die Santa Cruz II ist ausgelegt für 90 Passagiere. Aber wir sind nur 35. Nach Corona laufen die Buchungen erst langsam wieder an. Neben uns ankert das etwa gleich große Schiff von National Geographic. Die anderen Touristenboote in der Bucht sind Katamarane für meist 16 Personen. Die insgesamt etwa 70 Boote und Schiffe fahren nur zwischen den Inseln, nirgendwo sonst. An Bord werden wir auf Spanisch, Englisch, Deutsch und Französisch begrüßt. Ein Guide für jede Sprachgruppe. Veronika Sanchez begleitet uns auf Deutsch. Sie sagt, Galapagos bedeutet Sattelschildkröte, ein schwergewichtiges Wesen. Wir halten die Schildkröten für die Waldingenieure hier in Galapagos. Das ist die wichtige Arbeit von den Schildkröten und der richtige Grund, warum wir die Schildkröten schützen. Es ist nicht nur, weil die Symbol von Galapagos sind, sondern das sind auch die Balance im Ökosystem schaffen. In Kot von Schildkröten, da könnten Tausende von Samen gefunden werden. Diese Samen können auch einen Monat im Bauch sein. Die werden nicht sterben. Die sind die Samen, die nachher als neue Bäume sehen werden. Veronika war als Au-pair-Mädchen in Deutschland, hat dann Tourismus studiert und ein weiteres Jahr lang die Besonderheiten von Galapagos. Die Guides leben auf den Inseln. Veronika hat 3 Kinder. Ist sie mit Touristen unterwegs, übernimmt ihre Schwester die Betreuung. Nach dem Begrüßungstrunk werden uns die Regeln für Landausflüge serviert. Wir gehen als kleine Gruppe stets auf den gekennzeichneten Wegen, nehmen nur Trinkwasser, nichts Essbares, auf gar keinen Fall Zigaretten mit. Wir füllen unsere Taschen nicht mit Mitbringseln für zu Hause. Keine Muscheln, kein Seeigel, kein Stein, kein Vogelei, kein Blatt. Wenn wir ins Wasser gehen wollen, schmieren wir uns nicht mit Sonnencreme ein. Unsere Anwesenheit soll nicht die geringste Spur hinterlassen. Es besteht dieser Archipel aus 10 Hauptinseln, von welchen 5 die anderen an Größe übertreffen. Sie werden alle aus vulkanischen Gesteinen gebildet. Einige der, die größeren Inseln überragenden Krater sind von ungeheurer Größe. Ihre Seiten sind mit unzähligen kleineren Öffnungen besetzt. Ich zögere kaum zu behaupten, dass es auf dem Archipel mindestens 2000 Krater geben muss. Diese bestehen entweder aus Lava und Schlacken oder aus schön geschichtetem, sandsteinartigem Tuff. Mit Ausnahme eines sehr kurzen Teils des Jahres fällt nur sehr wenig Regen. Und selbst während dieser Jahreszeit ist er unregelmäßig. Die Wolken hängen aber meist tief herab. Während daher die niedrigen Teile der Inseln sehr unfruchtbar sind, haben die oberen Teile ein feuchtes Klima und eine ziemlich üppige Vegetation. Hatte Darwin in seinem Bericht Reise eines Naturforschers um die Welt notiert, auf dessen Grundlage er später seine Evolutionstheorie entwickeln sollte. Die Beagle blieb für knapp 5 Wochen vor Ort. Kapitän Robert Fitzroy kartierte die Inseln. Fitzroys Karte soll bis 1942 die aktuellste und beste und tatsächlich von großem Nutzen gewesen sein, weil Schiffe im Galapagos-Archipel nicht immer auf Sicht fahren können. Oft verbergen sich die Inseln in einem dichten Nebel, so wie er eben entsteht, wenn kalte und warme Meeresströmungen aufeinandertreffen. Bei Galapagos ergibt sich eine ganz besondere Melange. Es liegt ja am Äquator. Man würde also denken, dass es da tropisch warm überall. Und das ist es zum Teil auch, aber im Meer ist es relativ kalt. Aber auch nicht überall. Und das ist eben genau das Ergebnis dieser verschiedenen Strömungen. Der Meeresbiologe Professor Matthias Wolf war 3 Jahre lang Leiter der Marinenabteilung der Charles-Darwin-Forschungsstation auf Galapagos. Es gibt also eine Strömung, die vom Norden kommt, aus der panamesischen Region, die richtige warme tropische Strömung. Dann gibt es eine Unterströmung, die vom Westen herkommt, die ist kalt. Und dann gibt es die Strömung, die vom Süden kommt, Ausläufer vom Humboldt-Stromsystem. Und dieser Humboldt-Strom ist ja bekanntlich sehr kalt. Und kurz zusammengefasst kann man schon sagen, dass der südliche Teil des Archipels sehr, sehr stark von dem kalten Auftriebswasser beeinflusst wird. Da ist das Wasser zum Teil 15, 16 Grad nur warm, genau wie in Peru, während es weiter im zentralen Bereich vom Archipel durchaus 20 Grad hat oder auch mehr. Und im nördlichen, Darwin und Wolf, diese Inseln, die es da im ganzen Norden gibt, das ist total tropisch. Unser erster Ausflug führt auf eine flache Sandbank, Mosquera, die aus dem weißesten Sand besteht, den ich je gesehen habe. Sand so fein, dass sich nicht das kleinste Steinchen, nicht die feinste Muschelschale unangenehm zwischen die Zehen schiebt. Woher nur kommt dieser weiße Sand, wo doch alles Gestein, schwarz, grau, braun, auf jeden Fall dunkel ist? Also das ist ja weitestgehend tatsächlich Korallensand wohl. Das sind also zermahlene Korallen, die diesen weißen Sand dann hervorrufen. Und da haben ja dann die ersten Siedler auch ihre Häuser mitgebaut, mit Korallenkalk. Auf Mosquera dürfen wir uns frei bewegen. Handtellergroße rote Klippenkrabben klammern sich an Steinen fest. Auch eine seltsame Art von Seeigel, dessen Stacheln den Enden von Bleistiften ähneln. Nah am Wasser liegt das bleiche Skelett eines Wals. Seelöwen robben neugierig auf uns zu oder wälzen sich im Sand. Männchen jagen Weibchen. Mütter säugen ihre Jungen, obwohl wir direkt daneben stehen. Nur ein großer Bulle bewacht argwöhnisch seinen Harem. Spitzschnäbelige Spottdrosseln hüpfen über Flechten mit winzigen Blüten. Auch ein kleiner gelbgrüner Kanarienvogel, der Maria genannt wird. Eine Welt im Einklang mit sich selbst. Nur einige weiße Kisten stören das Bild. Es sind Rattenfallen. Ratten seien auf vielen Inseln eine Plage, klagt Veronika, denn sie fressen die jungen Schildkröten, denen kurz nach dem Schlüpfen noch der feste Panzer fehlt. In kurzem Abstand zur Küstenlinie zieht ein Hai vorbei. Wenig später zeigen sich die beiden Flügelspitzen eines riesigen Mantas. Kurz vor 6 Uhr abends wird es schlagartig finster. Jeden Tag um kurz vor 6. Wir fahren langsam durch die Nacht hinüber zur Insel San Cristobal. Als wir uns früh morgens im Panga-Boot den Vogelfelsen von Punta Pit auf San Cristobal nähern, hängen schwere schwarze Wolken über der Insel. Dazwischen zeigt sich ein schmaler blauer Streifenhimmel. Wir erspähen gleich die ersten exquisiten Bewohner. Schwarz-weiße Nazca, Rotfuß und Blaufußtölpel. Etwa gänsegroß, nur viel schlanker, die hier brüten und ihre Jungen auf das Seeleben vorbereiten. Aufrecht hocken sie im Tuffgestein mit ihren knallroten und knallblauen Schwimmfüßen, jederzeit bereit für den Fototermin mit uns. Wir bleiben nicht lange, so ist es vorgegeben. Platz frei für die nächste Besuchergruppe. San Cristobal beherbergt noch andere sehr außergewöhnliche Lebewesen. Endlich werden wir sie in Natura sehen. Die Riesenschildkröten mit ihren faltigen Hälsen, der kalten ledernen Haut, den schuppenbedeckten Beinen, dem dicken Hornschnabel. Keine Galapagos-Werbung kommt ohne sie aus. Ich stellte mich ihnen häufig auf den Rücken. Wenn ich ihnen dann ein paar Schläge auf den hinteren Teil ihres Rückenschildes gab, standen sie auf und gingen weiter. Ich fand es aber sehr schwierig, das Gleichgewicht zu behalten. Während wir in dieser oberen Gegend blieben, lebten wir ganz und gar von Schildkrötenfleisch. Das Brustschild mit dem Fleisch daran geröstet ist sehr gut. Die jungen Schildkröten geben eine vorzügliche Suppe. Im Übrigen aber ist das Fleisch meinem Geschmacke nach nichtssagend. Mehr als 200.000 Riesenschildkröten sollen einst im Archipel gelebt haben. Als der Nationalpark gegründet wurde, waren nur noch wenige Tausend übrig. Auf manchen Inseln keine einzige mehr. Deshalb werden sie heute nachgezüchtet. Ein Bus hat uns hinauf zu einer Schildkrötenaufzuchtstation in den Bergen gebracht. Das Centro de Crianza de Tortugas Terrestres ist von einem Stacheldrahtzaun umgeben und rund um die Uhr bewacht. Gibt es etwa Wilderer im Naturschutzgebiet? Wer will schon ausschließen, dass die eine oder andere Schildkröte doch im Kochtopf landet? David Rodriguez ist vor Ort. In diesem Centro de Crianza tenemos actualmente 57 Tortugas adultas. In dieser Aufzuchtstation haben wir aktuell 57 Erwachsene und 120 junge Schildkröten. Nach der letzten Zählung gibt es inzwischen wieder mehr als 6.000 auf dieser Insel. Deshalb wurde das Nachzuchtprogramm jetzt ausgesetzt, weil sich die Schildkröten wieder auf normale Weise vermehren. Hier in der Station sind sie noch, um sich zu akklimatisieren. Ich sage Ihnen eine Zahl. Von 100 Schildkröten, die hier geboren sind, stirbt vielleicht eine. Diese Insel produziert ausreichend Nahrung. Veronica Sanchez führt uns an den Gehegen vorbei in strauchbewachsenes Gelände. Die erwachsenen Schildkröten, die wir hier sehen, die sind zwischen 80 und 90 Jahre alt. Und wenn wir eine von Nummer 1 finden, da sind wir ganz glücklich, weil das ist die erste, die hier in Gefangenschaft geboren wurde und heißt Genesis. Hoffentlich sehen wir Genesis heute. Okay, gehen wir bitte. Woran kann man die erkennen? Genesis? Hat eine Nummer an dem Panzer und an der Größe. Da werden wir sehen, sie ist ungefähr 20. Es ist noch immer noch teeny. Es ist noch nicht volljährig. Die Schildkröten brauchen zumindest 25 Jahre, damit sie ja beginnen zu vermehren, also die Fortpflanzung. Vorher sind immer noch Teenies. Wir finden die mit der Nummer 19 auf den Rücken gepinselt. Ihr Kopf steckt tief in einem Gebüsch. Das machen Schildkröten gern, wenn sie schlafen wollen, sagt Veronika. Üppiges Grün, Gräser, Bäume, Früchte und Blumen wachsen auf Galapagos nur in diesen höheren Lagen, wo Nebelwälder die Feuchtigkeit aus der Atmosphäre ziehen. Darwin schrieb 1835 in sein Reisetagebuch: Die größeren Inseln allein besitzen Quellen und diese sind stets in beträchtlicher Höhe gelegen. Es sind daher die Schildkröten, welche die niedriger gelegenen Distrikte bewohnen, wenn sie durstig sind, genötigt, eine große Strecke weit zu wandern. Daher gehen von den Quellen breite und gut ausgetretene Pfade, zweigartig sich teilend, nach allen Richtungen hinab nach der Meeresküste. Wenn die Schildkröte an der Quelle ankommt, so taucht sie ihren Kopf bis über die Augen ins Wasser und verschluckt gierig ungefähr 10-mal den Mund voll in einer Minute. Die Einwohner sagen, jedes Tier bliebe 3 oder 4 Tage in der Nähe des Wassers und kehre dann in das niedere Land zurück. Manche von den Schildkröten in Jahrtausenden eingefrästen Schneisen sind heute asphaltiert für den Autoverkehr, so wie auf der Insel Santa Cruz, die wir 2 Tage später anlaufen. Die Hafenstadt Puerto Ayora ist mit 15.000 Einwohnern die größte Ortschaft auf Galapagos. Sie beherbergt auch die Charles Darwin Forschungsstation, angesiedelt in einer Reihe weißer Flachbauten mit Herbarien und Laboratorien. Derzeitige wissenschaftliche Direktorin ist Maria José Barragán. Sie hat eine Zeit lang am Bremer Leibniz-Zentrum für marine Tropenforschung gearbeitet. Und weil ihre Zeit so eng bemessen ist, hatte ich mich schon im Vorfeld der Reise mit ihr verabredet. Giant tortoises used to migrate. Riesenschildkröten sind gewohnt, jedes Jahr zwischen Eiablage und Futterplätzen zu wandern. Es hängt von der Jahreszeit ab, davon, was sie brauchen, um zu essen und sich fortzupflanzen. So wandern sie vom Flachland in den Küstengebieten, durch die Transitflächen bis hinauf ins Hochland der Inseln, auf denen sie fressen und sich ausruhen. Ihre Wanderungen tragen tatsächlich dazu bei, das Ökosystem zu strukturieren und zu verändern. Die Riesenschildkröten bewegen den Boden, sie durchkreuzen Gebiete und verteilen Samen zwischen den Futterplätzen. Sie helfen Pflanzenarten zu keimen und zu überleben und spielen tatsächlich eine sehr wichtige Rolle als Architekten der Ökosysteme. Und deshalb werden sie die Ingenieure von Galapagos genannt. Wie ich dahin ging, begegnete ich zwei großen Schildkröten, von denen eine jede mindestens 200 Pfund gewogen haben muss. Die eine fraß ein Stück Kaktus. Und als ich mich ihr näherte, starrte sie mich an und kroch langsam fort. Die andere stieß ein tiefes Zischen aus und zog ihren Kopf ein. Diese ungeheuren Reptilien in dieser Umgebung von schwarzer Lava, blattlosen Sträuchern und großen Kakteen erschien meiner Fantasie wie irgendwelche vorsintflutliche Tiere. Sie sind nicht nur vorsintflutlich, nein, die Spezies der Riesenschildkröten ist weit älter als die gesamte Menschheit. Warum sie so dezimiert wurden, erzählt die nur wenige hundert Jahre währende traurige Vorgeschichte. Ein Zeitsprung ins Jahr 1535. Damals war der spanische Bischof von Panama, Tomás de Berlanga, Richtung Peru gesegelt, um einen Streit zu schlichten, den Francisco Pizarro, der habgierige Eroberer des Inka-Reichs, vom Zaun gebrochen hatte. Berlangas Schiff geriet in einen Sturm und wurde zu der Inselgruppe abgetrieben, die damals noch ohne Namen war. Der Bischof und seine Mannschaft überlebten, indem sie den Saft von Kakteen tranken, Schildkröten schlachteten und schließlich in einer Schlucht genügend Trinkwasser für die Heimfahrt fanden. 10 Pferde und 2 Männer sollen trotzdem verdurstet sein. Nachdem Berlanga die Inseln in Europa bekannt gemacht hatte, nutzten Piraten sie als willkommenes Schlupfloch. In der absoluten Abgeschiedenheit konnten die Seeräuber pausieren, ihre Schiffe reparieren, ihr Schmuggelgut in Lavahöhlen verstecken. Im 18. und 19. Jahrhundert folgten auf die Piraten britische und amerikanische Walfänger. Um Hunger und Skorbut zu entgehen, verfrachteten sie Zehntausende Schildkröten als lebenden Proviant auf ihre Schiffe. Charles Darwin notierte den ungeheuren Aderlass. Es wird erzählt, dass früher einzelne Schiffe bis zu 700 Schildkröten fortgeschafft haben und dass vor einigen Jahren die Schiffsmannschaft einer Fregatte an einem Tag 200 Schildkröten nach dem Strand hinabgebracht habe. Ja, es ist bewiesen, dass die Schildkröten ohne Wasser und ohne Futter eine lange Zeitspanne leben können, weil sie genügend Fettreserven im Körper haben. Deshalb waren sie so interessant als Lebensmittelvorräte für Walfänger und Piraten. Schildkröten waren Frischfleischquellen. In der Charles Darwin Forschungsstation kriechen Exemplare unterschiedlicher Arten herum. Hingebungsvoll zermalmen sie Salatblätter, zahnlos wie sie sind. Noch habe ich den allermerkwürdigsten Zug der Naturgeschichte dieses Archipels nicht erwähnt. Er besteht darin, dass von den verschiedenen Inseln in einem beträchtlichen Verhältnis jede von einer verschiedenen Gruppe von Geschöpfen bewohnt wird. Meine Aufmerksamkeit wurde dadurch zuerst auf diese Tatsache gelenkt, dass der Vizegouverneur Lawson erklärte, die Schildkröten von den verschiedenen Inseln seien untereinander verschieden und er könne mit Sicherheit sagen, von welcher Insel irgendeine hergebracht sei. Eine Zeit lang schenkte ich dieser Angabe nicht hinreichende Aufmerksamkeit – und ich hatte bereits zum Teil die Sammlungen von zwei der Inseln untereinander gemengt. Es wäre mir doch im Traum nicht eingefallen, dass ungefähr 50 oder 60 Meilen voneinander entfernt liegende Inseln, die meist in Sicht voneinander, aus genau denselben Gesteinen bestehend, in einem ganz ähnlichen Klima gelegen, verschiedene Bewohner haben sollten. In der langen Zeitspanne, die sie in evolutionären Prozessen durchlaufen haben, haben sie ihre physische Gestalt, ihr Erscheinungsbild verändert, angepasst an die Bedingungen auf den jeweiligen Inseln, auf denen sie leben. Ein Beispiel ist die Art von Panzer, den sie haben. Einer wird Sattelpanzer genannt, der andere kuppelförmiger Panzer. Das bedeutet, dass sie angepasst sind an die Vegetation, die ihnen zur Verfügung steht, um sich zu ernähren. Die Form ihres Panzers erlaubt ihnen, entweder höher wachsende Vegetation zu fressen oder niedrig wachsende. Erstaunt sehe ich, was schon Darwin beobachtet hatte. Stammen die Tiere von einer flachen, wasserlosen Insel, wo sie sich allein von Kakteenbäumen, den Opuntien, ernähren, ist ihr Panzer über ihrem langen, faltigen Hals hochgewölbt wie ein Reitsattel. Das ermöglicht ihnen, den Kopf weit nach oben zu recken, um die fleischigen Blätter und Kakteenfrüchte zu erreichen. Andere Exemplare haben kurze Hälse. Ihr Kopf ragt nur wenig aus ihrem kuppelförmigen Panzer hervor. Sie stammen aus dem Hochland von Santa Cruz, wo dichtes grünes Gras wächst und Wasser sich im Pfützen sammelt. Um zu fressen und zu trinken, müssen sie die Köpfe nur ein wenig senken. Nähere ich mich von vorn, fauchen sie heftig. Als Mensch bin ich eindeutig nicht willkommen. Dass Riesenschildkröten solch unterschiedliche Panzer, je nach dem Nahrungsangebot einer Insel, ausbilden, diente Darwin später als ein Beleg für seine Evolutionstheorie. Nicht die stärkste Art überlebt, auch nicht die intelligenteste, sondern die anpassungsfähigste. Wie aber waren die Schildkröten überhaupt nach Galapagos gekommen? Schließlich sind es Landschildkröten, sie schwimmen nicht und das Festland liegt 1000 Kilometer entfernt. Ich frage Klaus-Peter Fieltsch. Man vermutet, dass die Schildkröten vielleicht vom Festland gekommen sind durch einen Zufall. Also in einem starken Sturm in Mittel- oder Südamerika kann es sein, dass ein schwangeres Weibchen vielleicht mal in einem Fluss gerissen wurde, also dann mit dem Fluss ins Meer rausgetrieben wurde. Und bei solchen Stürmen werden auch Bäume und Büsche und so weiter abgerissen und das formt dann diese Vegetationsinseln. Und vielleicht konnte dieses schwangere Weibchen sich auf diese Inseln festhalten und Schildkröten können ja sehr lange aushalten, ohne Süßwasser, ohne Nahrung. Und dass die Strömung, die Panama-Strömung vielleicht diese Weibchen nach Galapagos geschickt hat. Und wenn sie, dass dieses Weibchen in Galapagos auf irgendeine Urinsel angetroffen ist, dann legt sie die Eier und natürlich die Eier, da schlüpfen die jungen Schildkröten und die Schildkröten müssen sich dann vermehren. Also diese Inzucht kann dann Mutationen bringen und diese Mutationen könnten zum Beispiel auch, dass man eine Riesenform wird oder eine ganz dunkle Form oder so. Das sind Mutationen, die dann die Evolution beschleunigen. Dann bildet sich eine neue Art. Kamen die ersten Schildkröten als Treibgut? Wurden sie vom Festland angeschwemmt auf abgerissenen Baumkronen? Wuchsen ihre Nachkommen zu Riesen heran, weil sie das Produkt von Inzucht waren? Die Wissenschaftler stehen noch vor vielen Rätseln. Riesenschildkröten sind in der Regel stille Gesellen. Nur bei der Paarung sollen die Männchen weithin zu hören sein mit einem heiseren Ruf. Maria José Barragán: Wenn sie in der Brutzeit sind, hört man sie oft. Sie machen Geräusche wie ein Bulle. Das Weibchen sollte empfänglich sein. Und das Männchen stellt sich zur Schau, um sie zu überzeugen, dass er derjenige ist, den sie zur Paarung aussuchen sollte. Und dann klettert das Männchen auf das Weibchen und kopuliert. Wenn wir die Schildkröten so hochheben würden, dann könnten wir ja sehen, dass in den Bauchpanzer, die haben so eine konkave nach innen Form, so ähnlich wie ein Löffel. Sonst wäre ein bisschen schwierig, ne? Hoch zu klettern auf dem Weibchen. Deshalb also haben die Männchen nur diese konkave nach innen Form für die Fortpflanzung. Das ist sehr eindrucksvoll. Die Männchen sind riesengroß und sind so schwer wie ein voller Eischrank. Und dann steigt diese Riesenschildkröte auf die Weibchen, die viel kleiner sind. Und man hört, wie die Panzer gegenseitig sich reiben. Und das vergisst man nicht, diese Riesenschildkröten bei der Paarung. Wir wissen, die Weibchen können das Sperma von den Männchen lange Zeit bewahren. Und genau wie das funktioniert, ist noch nicht bewusst, denn irgendwann legt ein Weibchen auf einmal Eier und wenn man nachschaut durch DNA, dann stellt man fest, das Männchen hat dieses Weibchen vor 3 Jahren getroffen und sie hat immer noch Sperma speichern können und irgendwann aus irgendeinem Grund, das ist natürlich für Forscher noch was zu lernen, entscheidet sie, diese Eier fruchtbar zu machen und die Eier zu legen. Welch eine großartige Fähigkeit, denke ich. Wie viel Leid uns Frauen erspart bliebe, könnten wir den männlichen Samen in uns herumtragen und den Zeitpunkt der Befruchtung selbst bestimmen. Allein die Vorstellung begeistert mich über alle Maßen. Die Schildkröten zeigen, es ist möglich. Auf Insel Pinta hat man offiziell immer gesagt, die sind ausgestorben. Da war ein Entomologe und er hat sich seine Tiere angeschaut. Nämlich Insekten. Und auf einmal hat er eine Schildkröte gesehen, hat sie kurz fotografiert und hat dann weitergemacht mit seiner Arbeit. Er wusste nicht, dass er die letzte lebende Schildkröte besichtigt hat. Und dann hat er irgendwie aus Zufall das in Puerto Llora erwähnt, ein anderer Forscher hat gehört, das geht doch nicht, die sind doch schon ausgestorben. Da haben sie Parkwächter hingeschickt und haben tatsächlich die Schildkröte gefunden, es war ein Männchen. Der wurde sofort zur Charles Darwin Station gebracht, um es zu schützen. Das war 1971. Man setzte diesem Männchen, das man auf den Namen George taufte, Schildkrötenweibchen ins Gehege, die zumindest eine ähnliche DNA aufwiesen, um seine Art nachzuzüchten. Aber nichts geschah. 2012 starb Lonesome George in der Forschungsstation ohne Nachkommen. Er wurde für die Nachwelt präpariert und ist zu besichtigen. Der Bremer Miniaturenschriftsteller Michael Augustin schrieb einen kleinen Nachruf. Darwins Schildkröte. Sie glaubte ihr Leben lang, dass Gott es war, der sie aus Lehm geschaffen hat. In der Nacht fahren wir hinüber zur südöstlichsten Insel, Española, die älteste, noch sichtbare im Galapagos-Archipel. Andere sind längst wieder im Meer verschwunden. Española. Ein Stück Land im Rohzustand. Erodiert und abgetragen. 14 Kilometer lang, 7 breit. Menschenleer. Süßwasser gibt es nur, wenn es mal regnet. Es sammelt sich dann in Vertiefungen zwischen und auf den Steinen. In der Küstenzone wachsen Flechten- und Kakteenbäume. Im Inneren der Insel auch Wälder aus Palo Santo-Bäumen, aus heiligem Holz. Sie brauchen kaum Wasser. Española hat ungefähr 4 Millionen Jahre, ist also ziemlich neu, ein Baby in vulkanische Windeln. Also sehr, sehr jung, das kann man immer noch sehen. Und die Kette, die unter Wasser geht, da sind mehrere Inseln und die sind wahrscheinlich so 7, 8, 9 Millionen Jahren. Und man schätzt vielleicht auf die Grenze 20 Millionen Jahren, dass die ersten Galapagos-Inseln entstanden sind. Auch hier klammern sich leuchtend rote Krabben an die steilen Klippen, zwischen denen der Ozean hochbrandet. Gelblich-braune Landechsen, die wie kleine Dinosaurier aussehen, tummeln sich auf den Steinen und Scharen von endemischen Meerechsen. Vermutet wird, dass insgesamt mehr als 200.000 dieser Meerechsen auf den Inseln leben, aufgeteilt in 9 Unterarten. Spottdrosseln stachsen mit ihren dünnen Beinen zwischen ihnen herum. Charles Darwin hatte die Meerechse ein widerwärtiges Reptil genannt. Sie lebt ausschließlich auf dem steinigen Meeresstrande. Ein hässlich aussehendes Geschöpf von einer schmutzig-schwarzen Färbung. Ihr Schwanz ist an den Seiten abgeplattet und alle vier Füße sind teilweise mit Schwimmhäuten versehen. Man darf indessen nicht etwa glauben, dass sie von Fischen lebt. Ist diese Eidechse im Wasser, so schwimmt sie mit vollkommener Leichtigkeit und Schnelligkeit durch schlangenartige Bewegung ihres Körpers. Ein Matrose an Bord versenkte eine, mit einem schweren Gewicht an ihren Körper gebunden, in der Absicht, sie auf diese Weise direkt zu töten. Als er sie aber nach Verlauf einer Stunde mit der Schnur heraufzog, war sie vollständig lebendig. Das ist also ganz was Besonderes. Das sind Echsen, die, so vermutet man, als das Archipel vor vielen Millionen Jahren entstand, als vulkanische Insel, da sind wahrscheinlich ähnliche Echsen vom Festland dorthin gekommen, auf irgendwelchen Baumstämmen oder irgendwie schwimmend, und haben sich dann da niedergelassen. Der Meeresbiologe Matthias Wolf. Und da gab es natürlich nur Lavavegetation und praktisch kein Wald, wie die Echsen das sonst in den Tropen haben. Und um zu überleben, mussten sie letztendlich sich dann von den Algen im Spülsaum, also im Zwischenbereich Meer-Land, ernähren. Und das haben die dann irgendwie wohl geschafft. Und die weiden also die Algen ab vom Meeresboden. Also wie die das dann geschafft haben, sich dann an diese neue Nahrung anzupassen, das ist schon ziemlich verrückt, also ziemlich unklar, glaube ich auch. Aber die können das eben, und das ist als Taucher ganz spannend zu beobachten, wie sie das machen. Die müssen ja immer an die Oberfläche zum Atmen und dann tauchen sie runter und dann setzen sie sich so in 10 Meter, 15 Meter Tiefe auf diese Algenrasen und weiden die ab. Und das ist einmalig, also die gibt's nur da. Den Rekord hält eine Meerechse, die in fast 30 Meter Tiefe beobachtet wurde. Nach jedem Tauchgang klettern die Echsen die Klippen hoch an Land, um sich zu trocknen und aufzuwärmen. Urwesen, die uns genauso neugierig anstarren wie wir sie. Es hat den Anschein, als hätten wir auf Española völlig unberührtes Land betreten. Wäre dann nicht dieser mit weißen Pfählen markierte schmale Weg durch die Basaltfelder? Oder die Stoppschilder an den Klippen, die wir tunlichst befolgen. Der Pfad führt dicht vorbei an einem flachen Steinfeld, das die großen Albatrosse sich zum Lande- und Nistplatz erkoren haben. Gelegentlich findet sich ein verlorenes Albatross-Ei. Wir wandern dicht vorbei an Tölpel- und Fregattvogelnestern in blattlosem Gesträuch. In manchen sitzen aufgeplusterte Küken. Auf anderen balzende Vogelmännchen. Die Fregattvogelmännchen blähen ihren leuchtend roten Kehlsack wie einen Luftballon auf. Herzförmig. Wer könnte da widerstehen? Und die Tölpel zeigen ihre bunten Füße. Kein Vogel fliegt auf, wenn wir im Gänsemarsch vorbeilaufen oder stehen bleiben, um aus nächster Nähe Fotos zu schießen. Darwin war die außergewöhnliche Zahmheit vor allem bei den Landvögeln aufgefallen. Diese Eigentümlichkeit kommt allen auf dem Lande lebenden Arten zu, nämlich den Spottdrosseln, den Finken, den Zaunkönigen, Tyrannenfliegenschnäppern, der Taube und dem Aasbussard. Sie alle kamen häufig hinreichend nahe, um mit einer Gerte und zuweilen, wie ich selbst versucht habe, mit einer Mütze oder einem Hut totgeschlagen zu werden. Eine Flinte ist hier beinahe überflüssig. Denn einmal stieß ich mit dem Flintenlauf einen Falken vom Zweige eines Baumes herunter. Eines Tages kam, während ich am Boden lag, eine Spottdrossel und setzte sich am Rande eines aus der Schale einer Schildkröte gefertigten Eimers, den ich in meiner Hand hielt, nieder und fing ganz ruhig an, das Wasser zu schlürfen. Sie ließ mich den Eimer vom Boden in die Höhe heben, während sie darauf saß. Spottdrosseln kommen neugierig näher, wenn sie uns irgendwo sitzen sehen, auch wenn wir ihnen kein Futter hinstreuen. Aber so zutraulich sind nicht alle Vögel. Ja, da gibt es auch Jäger und Gejagte. Also es gibt ja erstmal einen Bussard, der ist natürlich auch da kein Vegetarier. Und es gibt erstaunlicherweise auch bei den Singvögeln mehrere, die eben auch sich Eiweißquellen erschlossen haben, an die viele Singvögel hier gar nicht ran müssen, weil sie anderes Futter vielleicht finden. Aber die Spottdrosseln, die ja so etwa drosselgroße Singvögel sind, die jagen wohl sogar junge Schildkröten auch am Strand und gehen auch an die Nester von den Seevögeln und picken da Eier an und fressen Jungvögel. Für Ornithologen wie Thomas Kuppel ist die Vogelwelt auf Galapagos besonders spannend. Selbst die kleinen Finken, über die Charles Darwin nach seiner Reise schrieb, eine äußerst eigentümliche Gruppe von Finken, welche in der Struktur ihrer Schnäbel, den kurzen Schwingen, der Form des Körpers und dem Gefieder miteinander verwandt sind. Es sind 13 Spezies. Die Männchen aller, oder sicherlich wenigstens der größeren Zahl, sind tiefschwarz. Die Weibchen sind, vielleicht mit ein oder zwei Ausnahmen, braun. Die merkwürdigste Tatsache ist die vollkommene Abstufung in der Größe des Schnabels bei den verschiedenen Arten. Von einem Schnabel, der so groß ist wie der eines Kernbeißers, bis zu dem eines Buchfinken und bis zu dem eines Sängers. Und eine Art von denen hat es erfunden, Seevögel anzupicken. Und zwar meist irgendwie in der Schwanzregion, wo die sitzenden Vögel das gar nicht mitbekommen. Und dann das austretende Blut da abzupicken. Diese Vampirfinken gehören zu den endemischen Darwinfinken. Sie leben auf den nördlichen Inseln. Wenn infolge langer Trockenheit Samen, Insekten und Blütennektar ausgehen, ernähren sich die schlauen Vampirfinken eben vom Blut anderer Vögel. Das ist ja gerade das Besondere an denen, dass es dann eben auch andere Arten gibt, die einen ganz dicken Schnabel haben, die dann eben auf andere Nahrung spezialisiert sind. Nämlich eben der dicke Schnabel ist für das Öffnen von Körnern, während der so ein feiner Schnabel eher dafür ist, in irgendwelchen Löchern im Holz rumzustöbern und da Maden rauszuziehen. Und da gibt es eben auch wieder eine Besonderheit auf den Galapagos-Inseln, dass einer dieser Finken das gelernt hat, Werkzeug zu benutzen. Und das gibt's unter den Vögeln ja nun sehr selten. Aber die picken sich da so einen kleinen Zweig ab, vorzugsweise noch mit einem kleinen Haken dran und stochern dann damit in den tieferen Löchern im Holz und ziehen so die Maden daraus, um sie zu fressen. Wenn man diese Abstufung und Verschiedenartigkeit der Struktur in einer kleinen, nahe miteinander verwandten Gruppe von Vögeln sieht, so kann man sich wirklich vorstellen, dass infolge einer ursprünglichen Armut an Vögeln auf diesem Archipel die eine Spezies hergenommen und zu verschiedenen Zwecken modifiziert worden sei. Wieder einmal ist das Nahrungsangebot ausschlaggebend für die Ausprägung verschiedener Arten und Fähigkeiten. Trotzdem leuchtet mir nicht ein, dass die Finken sich einzelnen Inseln zuordnen lassen. Sie könnten doch einfach zur Nachbarinsel fliegen und dort ihr Glück versuchen. Ja, vielleicht tun das Einzelne sogar. Ansonsten ist es halt immer so, besteht die Notwendigkeit. Und ein Flug über eine große Wasserfläche ist ja immer mit Gefahren verbunden. Es gibt auch Wanderfalken zum Beispiel da auf den Inseln, die ja darauf spezialisiert sind, gerade fliegende Vögel zu fangen. Und es gibt aber auch diese Fregattvögel, die irre schnell und wendig sind und die sicherlich auch so einen fliegenden Vogel da sich mal eben mitnehmen, wenn er vorbeikommt. Und da ist es sicherlich sicherer, an Land zu bleiben, schlichtweg. Vieles von dem, was Darwin einst sah, lässt sich, dank der enormen Bemühungen um einen effektiven Naturschutz, auch heute noch beobachten. Auch wenn der Archipel ein anderer geworden ist, durch die zunehmende Besiedlung, durch die technische Entwicklung, durch die Touristen. In seinem Galapagos-Krimi Abgrund, auch der steckt in meiner Reisetasche, listet der Schriftsteller Bernhard Kegel auf, was Darwin zurückbrachte in die Heimat. Mit Hilfe der Offiziere, die ihre eigenen Kollektionen beisteuerten, brachte die Beagle allein aus Galapagos etwa 500 Sammlungsstücke mit nach England, mehr als die Hälfte davon Pflanzen. Zum Rest gehörten 65 Vögel, 15 Reptilien, 15 Fische, 17 Landschnecken, etwa 85 Gliederfüßer, 40 Steine und diverses Meeresgetier. Die Auswertung dieser Funde und ihre wissenschaftliche Beschreibung durch englische Experten nahmen mehr als 10 Jahre in Anspruch. Die Evolutionstheorie ist dem jungen Charles Darwin auf Galapagos nicht einfach zugeflogen, auch wenn ihm gern solche Genialität angedichtet wird. Auf seiner Reise war er ja erst in seinen 20ern und nicht der bärtige Weise, der heute als Porträt von vielen Wänden blickt. Bei den Finken hatte er sich nicht einmal gemerkt, welche er wo gefangen hatte, welche Art zu welcher Insel gehörte. Vieles hat sich ihm erst im Nachhinein erschlossen. Sein Gehilfe und einige Offiziere an Bord hatten eigene Sammlungen angelegt und unterstützten ihn. Wir Touristen bekommen zu dem, was wir sehen, die Erklärungen gleich mitgeliefert. Müßig zu fragen, ob wir die Variationen der Arten auch allein erkannt hätten. Heute sind die Galapagos-Inseln ein riesiges Freiluftlabor. Darwin würde staunen. Wissenschaftler bedienen die Regler am Mischpult der Evolution und betreiben quasi in letzter Minute eine Art Wiedergutmachung. Gemeinsam mit der Nationalparkbehörde versuchen sie, eine Balance zu schaffen zwischen allen Lebewesen der verwunschenen Inseln. Das macht euch die Erde untertan, zu verwandeln in ein tragt Verantwortung für die Erde und ihre Bewohner. Lebt mit der Natur, nicht gegen sie. Wie es in den 1930er Jahren auch ein paar deutsche Aussteiger auf ihre Fahnen schrieben. So beginnen Märchen. Vor langer, langer Zeit hatte sich die Erdkruste am Grund des Pazifiks geöffnet. An einem sogenannten Hotspot, wo zwei Platten aufeinandertreffen. Sie hatte Gase, glühende Lava und Asche aus dem Erdinneren ausgespuckt, sie Schicht um Schicht aufgetürmt, bis die Vulkane, abgekühlt durchs Wasser, die brodelnde Meeresoberfläche durchbrachen und Galapagos geboren war. Eine Schöpfungsgeschichte, in der Menschen keine Rolle spielten, auch kein Gott. Ein Geschehen über Jahrmillionen, das auf unvorstellbare Kräfte verweist. Wie klein dagegen unser Menschenleben. Trotz unseres Strebens, unser Wissen ständig zu erweitern. Mein Mitreisender Klaus-Peter Fieltsch vom Vorstand der Charles-Darwin-Stiftung hat das Geschehen genauer recherchiert. Das können wir inzwischen vermessen mit Apparaten. Das ist die Grenze zwischen die Kokos- und die Nazca-Platte. Galapagos ist ganz in der Nähe. Das heißt, gelegentlich ist Galapagos auf die Kokosplatte und gelegentlich ist Galapagos unter die Nazca-Platte, vielleicht ein paar hunderttausend Jahre dazwischen. Aber es bewegt sich wie so eine Feder, deswegen heißt es Hot Mantle Plume auf Englisch. In Galapagos ist Fernandina und Isabela, wo gerade dieser Hotspot ist. Da werden neue Vulkane gebaut. Bei den Inseln im Westen des Archipels. Ein Auf- und Abtauchen. Einige Inseln, vor allem die östlichen, etwas näher an Ecuador gelegen, seien längst erodiert und wieder unter der Meeresoberfläche verschwunden, sagt Fieltsch. Sie bilden heute einen Teil der sogenannten Carnegie Ridge, einer Gebirgskette, die am Meeresboden von Galapagos in Richtung des ecuadorianischen Festlands verläuft. Das sind auch die alten Galapagos-Inseln, die inzwischen schon unter Wasser sind. Und wir wissen auch, dass diese Gebirge irgendwann mal Inseln waren, weil man mit U-Booten, Forschungs-U-Boote gesehen hat, dass es auch Strände gibt. Es kann ja nur einen Strand geben, wenn es eine Insel ist, also wenn es mal zwischen Wasser und Luft war. Im Süden des Galapagos-Archipels liegt die Insel Floriana, die auch Santa Maria genannt wird und zu Darwins Zeiten noch Charles Island hieß. Nur wenige Kilometer entfernt fällt ein unterseeischer Steilhang mehr als 3000 Meter in die Tiefe. Floriana, knapp 173 Quadratkilometer Land mit den Umrissen eines Kuhfladens, liegt in der Nähe der Kante, ein Schildvulkan. Mit Buchten, über die man auch zu Darwins Zeiten schon leicht an Land gehen konnte. Die höchste Erhebung ist mit 640 Metern der Cerro Pajas, der so oft in den tiefliegenden Wolken hängt, dass es Süßwasser auf der Insel gibt. Es tritt als Quelle aus einem Felsen, selbst bei Dürre noch als Rinnsal. Das machte die Insel, die leider nicht auf meiner Reiseroute liegt, für Menschen attraktiv. Auch für eine besonders illustre Gruppe deutscher Aussteiger. 1929 und 1932, im Zuge von Reformbewegungen à la Zurück zur Natur und Selbstversorgung, reisen sie an aus Berlin, Köln und Paris für Experimente des Sich-Bewährens unter ungewohnten Bedingungen. Aus der Großstadt in die Einsamkeit, in eine fremde Lebenswelt, in der auch das Wasser mal knapp werden kann. Fernab der Zivilisation, die nicht besonders zivilisiert ist in der Phase zwischen zwei Weltkriegen. Mangels Ortskenntnis stürze ich mich also in die Literatur. Manchmal liefert sie ja tiefere Einblicke als die direkte Anschauung. Tagebücher, Zeitungsartikel und Romane erzählen von der Glückssuche der Auswanderer und von ihrem dramatischen Scheitern. Floriana wird berühmt. Als kurze Abhandlung findet sich ein Teil der Geschichte, nebst einer feinen Zeichnung der florianischen Kraterformen, auch in Judith Schalanskis »Atlas der abgelegenen Inseln«. Auch Schalansky ist nie selbst auf Floriana gewesen. Nur vom Festland aus gesehen ist eine solche Insel, das Werk von aktiven und erloschenen Vulkanen, entlegen. Die Tatsache, dass von ihr aus das nächste Land Wochenreisen mit dem Schiff entfernt ist, macht die Insel in den Köpfen der Kontinentalbewohner zu einem idealen Ort. Und das vom Wasser umgebene Land zur perfekten Projektionsfläche für utopische Experimente und irdische Paradiese. Der Zivilisations- und Weltwirtschaftskrisenmüde Berliner Zahnarzt Dr. Ritter gründete 1929 auf der Galapagos-Insel Floriana eine Einsiedelei, in der er auf alles Überflüssige verzichten wollte, die Kleidung eingeschlossen. 1932 treffen die nächsten deutschen Siedler ein. Heinz Widmer, ehemals beschäftigt im Sekretariat des damaligen Kölner Oberbürgermeisters Konrad Adenauer, mit seiner schwangeren Frau Margrit und seinem lungen- und augenkranken Sohn aus erster Ehe, Harry. Viele Jahre später berichtet Margrit Widmer in einem Radiointerview: Wir hatten damals so viel gelesen über die Galapagos. Und da der Sohn aus erster Ehe meines Mannes fast erblindet war, erzählten die Ärzte, wenn er ein ganzes Jahr lang mal ganze Ruhe hätte, würde das Augenleiden sich lösen. Und da wir nicht genug Geld hatten, ein ganzes Jahr lang in einer Kur zu wohnen, da sind wir eben nach Galapagos ausgereist. Widmer war 1959 für einige Wochen von Floriana nach Frankfurt gereist, weil der Verlag Heinrich Schäffler ihr Tagebuch veröffentlicht hatte. Postlagernd Floriana. Die Alltagsschilderungen einer Familienmutter, deren Leben auf der Insel vor allem aus einem bestand. Arbeit, Arbeit und nochmal Arbeit. Als ich zum ersten Mal die Galapagos sah, na, ich kann ihn sagen, da dachte ich, der liebe Gott hätte 40 Tage und 40 Nächte nur Steine regnen lassen. Also die Küste ist nur schwarzer Lava, nicht? Das kommt auch natürlich darauf an, in welcher Jahreszeit man ankommt. Zum Beispiel von Dezember bis zum Mai ist es an der Küste auch grün und hübsch. Aber wenn man im August kommt, ist es ganz trocken und dann diese braune, die gelbe Lavaerde und die schwarzen Steine und nichts Grünes, natürlich sieht das verheerend aus. Wenn man natürlich höher hinauf geht, in 200 Meter Höhe, da ändert sich das Bild schon. Die deutschen Aussiedler wussten, dass sie auf Floriana nicht verhungern würden. Schon 100 Jahre zuvor war die Insel bewohnt gewesen, auch wenn niemand geblieben war. Die Besiedlung verlief ähnlich wie auf den anderen Galapagos-Inseln, die Süßwasser haben. Ab dem 16. Jahrhundert kamen regelmäßig Piraten, die die Lavahöhlen nutzten, und später die Mannschaften der Walfangschiffe. Harte Männer, keine Frauen. Walfang war ein lukratives Geschäft. Eines Tages stellten britische Walfänger an einem leicht zugänglichen Strandabschnitt Florianas ein Fass auf, um ihre Post darin abzulegen, die Post Office Box. Andere Schiffe nahmen die Briefe dann mit bis nach Europa. Eine Geschichte ging besonders in die Annalen ein. Im Oktober 1820 hatte die 20-köpfige Crew des amerikanischen Walfangschiffs Essex auf Loriana 100 Schildkröten eingesammelt. Eine wog mehr als 600 Kilo. So hatte es ein junger Offizier in sein Tagebuch geschrieben. Die Walfänger an Bord waren also fürs Erste versorgt, als sie entlang der Äquatorlinie nach Westen aufbrachen. Aber es sollte ihnen wenig nutzen. Die Fahrt nahm ein grauenvolles Ende, wie ich auf einer früheren Reise im Walfangmuseum auf Nantucket erfahren hatte. When they were about 1500 miles west of the Galapagos Islands. Als sie ungefähr 1500 Meilen westlich der Galapagos-Inseln waren, sahen sie Wale. Sie näherten sich schnell, aber eines der Fangboote wurde schwer beschädigt. So mussten sie aufs Schiff zurückkehren, um es zu reparieren. In dem Moment sahen sie einen riesigen 85 Fuß langen Pottwal vor dem Bug der Essex. Aus irgendeinem unbekannten Grund ist dieser Wal mit voller Wucht ins Schiff geknallt. Zweimal. Peggy Godwin hat die Geschichte der Essex schon viele Male erzählt. Heute vermuten Wissenschaftler, der Wal hätte ein bestimmtes rhythmisches Hämmern bei der Reparatur des Schiffes für die Laute eines Rivalen gehalten und das Schiff deshalb gerammt. Ultimately the ship went down and these 20 men escaped into three small whaleboats. Und letztendlich sank das Schiff. Die 20 Männer entkamen in drei kleinen Fangbooten. Sie waren so weit von Land entfernt, wie man überhaupt sein kann. Ihre nächsten drei Monate auf See waren ein schreckliches maritimes Desaster. Von den 20 Seemännern überlebten 5 von Nantucket und 3, die sich auf eine Insel gerettet hatten. Sie überlebten durch Kannibalismus. Es ist eine wirklich traurige Geschichte. Ihnen wurde klar, dass sie nur überleben konnten, wenn sie die Körper der Toten aßen. Their dead seamates' bodies to sustain them. One of the young men was killed. Einer der jungen Männer wurde sogar getötet, damit die anderen ihn essen konnten. Es traf zufällig Kapitän Pollard's Cousin. Der hatte der Mutter versprochen, den Teenager heil wieder nach Hause zu bringen. Aber zu diesem Zeitpunkt waren alle in so schlechter Verfassung, dass der junge Mann, der die schwarze Karte gezogen hatte, sagte: Ich bin bereit zu sterben. Ich will, dass es endlich vorbei ist. Er wurde erschossen, sein Körper aufgegessen. Und später, wirklich viele Jahre später, erzählte der Sohn des ersten Offiziers vom Walfangschiff diese Geschichte einem anderen jungen Seemann mit Namen Herman Melville und inspirierte ihn dazu, einen großartigen amerikanischen Roman zu schreiben, Moby Dick. Der erste ständige Bewohner Florianas soll nach Schilderungen des amerikanischen Marinekapitäns David Porter ein Anfang des 19. Jahrhunderts ausgesetzter oder desertierter irischer Seemann gewesen sein. Patrick Watkins. Eine angsteinflößende Erscheinung mit struppigem rotem Haar und Bart, zerlumpter Kleidung, die kaum seinen Körper bedeckt, voller Ungeziefer. Er lebt in einer Lavahöhle in der Nähe des Postfasses, geht auf die Jagd, baut Kartoffeln und Kürbisse an und tauscht seine Feldfrüchte bei vorbeifahrenden Seemännern gegen Alkohol ein. Nach alter Piratenmanier shanghait er irgendwann einige Matrosen, indem er sie so betrunken macht, dass ihre Schiffe ohne sie weiterfahren. Die 5 oder 6 neuen Inselbewohner lässt er für sich arbeiten. Gemeinsam gelingt es ihnen eines Tages, das Beiboot eines Walfängers zu stehlen. Damit brechen sie auf nach Ecuador. 1000 Kilometer übers Meer. Auch diese Geschichte hat ein tragisches Ende. Patrick Watkins ist der Einzige, der ankommt. Ab 1830 nutzt Ecuadors Regierung Floriana als Sträflingslager. Inseln haben sich schon immer dafür geeignet, so wie Asinara vor Sardinien, La Gorgona vor Kolumbien, Robben Island vor Südafrika, Atauro vor Osttimor, die Solovetski-Inseln im Weißen Meer, Fernando de Noronha vor Brasilien. Der Ozean ist eine sichere Barriere. Und die Wärter der Gefangenen wissen, dass mit der Verschiffung auch sie ihre Freiheit verlieren. Die Schriftstellerin Judith Schalansky resümiert: Die abgelegene Insel ist von Natur aus ein Gefängnis. Eingeschlossen von den monotonen, unüberwindbaren Mauern eines hartnäckig anwesenden Meeres und fernab der Handelsrouten gelegen, welche die Überseekolonien wie Nabelschnüre mit dem Mutterland verbinden, eignet sie sich als Sammelplatz für alles Unerwünschte, Verdrängte und Abwegige. Das Paradies mag eine Insel sein, die Hölle ist es auch. Bis 1959 war Galapagos ein Gefängnis ohne Gitter, ein fürchterliches Gefängnis. Also die schlimmsten Verbrecher wurden hierher geschickt und in einigen Fällen wurden sie sogar auf einigen Inseln verlassen und irgendwann mal gestorben, weil hier kann man gar nicht überleben, es gibt kein Wasser. Und man muss ja denken, 1959 bis dann war die schlimmste Strafe für jemanden in Ecuador, nach Galapagos geschickt zu werden. Und viele sind hier geblieben. Und die sind jetzt Galapagos-Bürger, sagen wir mal so, geworden. Und sind Leute, die sind sehr stolz. Also die Nachkommen, das ist ja schon so lange her. Keiner von denen lebt noch. Aber deren Kinder, die sind hier und die gehören zur Galapagos-Gemeinschaft. 1832 schickt die noch junge ecuadorianische Regierung eine Gruppe politischer Gefangener nach Floriana. General José Villamil, ein Vorkämpfer für Ecuadors Unabhängigkeit, gründet eine erste größere Pflanzung, Asilo de la Paz. In seinem Gefolge sollen 80 Soldaten gewesen sein, die er vor der Hinrichtung bewahrt hatte. Sie bringen Tiere auf die Insel. Rinder, Schweine, Ziegen, Esel, die allesamt wild leben. Als Charles Darwin 3 Jahre später mit der Vermessungsbark Beagle vor der Insel ankert, notiert er in sein Reisetagebuch: Erst innerhalb der letzten 6 Jahre ist eine kleine Kolonie hier gegründet worden. Einwohner sind zwischen 200 und 300 vorhanden. Sie sind beinahe sämtlich farbige Leute, welche wegen politischer Verbrechen aus der Republik Ecuador verbannt worden sind. Die Niederlassung liegt ungefähr 4,5 Meilen landeinwärts und in einer Höhe von wahrscheinlich 1000 Fuß. Die Häuser sind unregelmäßig über ein ebenes Stück Land zerstreut, auf welchem Bataten und Bananen angebaut werden. Obwohl sich die Einwohner über ihre Armut beklagten, so erlangen sie doch ohne viel Mühe ihre Subsistenzmittel. Das Asilo de la Paz bleibt nicht friedlich. Ein neuer Befehlshaber entpuppt sich als rabiater Unterdrücker. Am Ende löst sich das Dorf der Häftlinge auf. 2 weitere Versuche der Besiedlung scheitern. Erst nach dem Ersten Weltkrieg lockt ein Buch des amerikanischen Biologen William Beebe's mit dem Titel »Galapagos, das Ende der Welt« neue Siedler in den Archipel. Trotz der Beschreibungen von trostlosen Kakteensteppen und Wassermangel. Eine Gruppe norwegischer Fischer siedelt sich an mit dem Ziel, die Inseln zu kolonisieren. Aber die Begeisterung hält nicht lange, als sie auf Floriana landen. Ein Blick auf die mit Kakteen bestandenen Ufer und auf die dornenreichen Akazien. Ein Hauch des Geruches des stechenden Mujuyu-Strauches, dessen Duft die Luft über Black Beach erfüllte, und sie wussten, dass sie betrogen waren. Die Orangenhaine entpuppten sich als Kaktushecken und der reiche Boden, der 100.000 Menschen ernähren sollte, erwies sich als nackter Felsgrund. Die Galapagos-Inseln waren tatsächlich ohne jede Übertreibung das Ende der Welt. Es war eine ungepflügte Hölle, schrieb der amerikanische Forschungsreisende Victor Wolfgang von Hagen 1949. Da hatten die Norweger ihren Plan, auf Floriana eine Konservenfabrik zu errichten, schon längst aufgegeben und waren weitergezogen. Dass die Schildkröten der Insel schon weitgehend ausgerottet waren, störte damals niemanden. Es gab unglaublich viel Fleisch, was kurios anmutet, aber das liegt wohl daran, die Insel wurde immer wieder mal besiedelt und die Siedler, die kamen, sind wieder weggegangen, weil es irgendwie sich nicht leben ließ für sie. Der Schriftsteller Werner Köhler. Und deswegen war sie auch unbesiedelt, als die Deutschen dann da 1929 bzw. 1932 hingekommen sind. Aber jeder dieser früheren Besiedlungsversuche hatte zur Folge, dass sie Tiere mitbrachten. Und die Tiere haben sich vermehrt auf der Insel. Und insofern gab es halt Rinder, Schafe, aber auch Esel, genug zu essen. Und dem Vernehmen nach ist die Insel extrem fruchtbar, sodass also ganz schnelle Fruchtfolgen auch da waren und man mehrfach im Jahr ernten konnte. Die Insel hat halt Süßwasser, deswegen ist sie ja überhaupt so bekannt geworden. 2022 veröffentlichte Köhler seinen Florianer-Roman »Die dritte Quelle«. Er spielt im Jahr 2000, als die Aussteigerin Margret Widmer, inzwischen 96-jährig, noch auf der Insel lebt. Köhlers Protagonist, ein älterer Mann aus Hamburg, etwas neben der Spur, ist auf der Suche nach seinen Wurzeln, die vielleicht mit den deutschen Aussiedlern verflochten sind. Alles bleibt im Wagen. Den Rätseln der Insel fügt Köhler ein neues hinzu. Im September 1929 landen die ersten beiden deutschen Aussiedler, der Zahnarzt Dr. Friedrich Ritter und die Lehrerin Dore Strauch, auf der unbewohnten Insel Floriana an. Dazu gibt es eine kleine Vorgeschichte. Als Ritter und Strauch aus Berlin, die stammten aus Berlin, weggingen auf die Insel, waren sie beide verheiratet. Dore Strauch hieß noch Körwin. Der Name ihres Mannes, und Ritter war verheiratet mit einer Opernsängerin. Und Dore Strauch hatte dann die geniale Idee zu sagen, ich fühle mich besser, wenn wir die beiden nicht einfach so zurücklassen. Und schmiedete dann den Plan, die beiden miteinander zu verkuppeln, und wenn die sich dann sozusagen ineinander verliebt hätten, würde sie mit einem besseren Gewissen abreisen. Also eine krummere Idee habe ich selten gehört, aber das Allerschärfste an der ganzen Geschichte ist, dass es funktioniert hat. Die beiden sind dann zusammengegangen, ob aus praktischen Gründen oder tatsächlich, weil da so eine Art Liebe entstanden ist, das vermag ich nicht zu sagen, aber sie sind zusammengekommen und dann hat sie ihren Mädchennamen Strauch wieder angenommen und dann sind sie erst abgereist. Nach dem Ersten Weltkrieg hatte die Weltwirtschaftskrise Berlin ins Chaos gestürzt. Der 43-jährige Friedrich Ritter suchte auf Floriana ein ruhiges Leben fern der Menschen und ganz im Einklang mit ursprünglicher Natur. Ritter fühlte sich fähig zu großen Gedanken, nah an Lao Tse und Friedrich Nietzsche. Seine Geliebte Dore Strauch war noch in den 20ern. Sie litt an multipler Sklerose. Sie hinkte und hoffte auf Besserung. Und er hat sie davon überzeugt, er wollte ja eigentlich Philosoph sein. Er hat der Nachwelt nichts Philosophisches hinterlassen, so viel wissen wir. Aber war ein großer Nietzscheaner und hat ihr versucht zu vermitteln, dass sie ihre Krankheit nur durch die Kraft ihrer Gedanken heilen könne. Dem ist sie, zumindest als sie noch in Berlin waren, etwas verfallen. Sie meinte, eine Besserung zu spüren, nachdem sie viel mit ihm zusammen war und naja, die Krankheit muss sie auf der Insel sehr, sehr behindert haben und sehr schwierig gewesen sein. Allein das Laufen auf spitzen Lavasteinen. Friedrich Ritter und Dore Strauch nisten sich zunächst in Lavahöhlen ein. Ritter ohne Zähne, so wird es erzählt. Die habe er noch vor seiner Abreise alle ziehen lassen, damit sie ihm keine Schmerzen bereiten konnten. Stattdessen besitzt er ein Stahlgebiss, das er bei Bedarf einsetzen kann. Aber seine Theorie ist, dass der Gaumen völlig ausreiche, um die Nahrung zu zerkleinern. Ob sich Dore Strauch dem martialischen Eingriff angeschlossen hatte, wird mal so berichtet. Manche Romanautoren schreiben, die beiden hätten sich das Stahlgebiss geteilt. Ihre Träume sind groß. Ritter und Strauch zimmern sich eine Hütte, die sie mit mitgebrachtem Wellblech abdecken. Sie leben nackt. Natürlich leben sie nackt im Paradies, solange kein Schiff in Sicht ist. Sie kultivieren Land und halten Hühner, damit sie Eier haben. Obwohl sie sich als Vegetarier bezeichnen, essen sie gelegentlich Fleisch, wenn allzu aufdringliche Schweine oder Rinder in ihrem Garten wildern und Ritter zum Gewehr greift. Ihre kleine Farm auf Floriana in der Nähe eines Wasserlaufs nennen sie Frido. Der Name zusammengesetzt aus den Anfangsbuchstaben ihrer beider Vornamen. Zu dieser Zeit kreuzten vor allen Dingen sehr viele reiche Leute in dieser Gegend, überwiegend Amerikaner, die mit ihren Yachten da unterwegs waren. Und die hatten sozusagen als Rechtfertigung für ihren Müßiggang, hatten die Wissenschaftler an Bord, häufig. Und die machten dann irgendwelche Forschungen auf den Inseln und so konnten sie sagen, ja, wir sind ja im Namen der Forschung unterwegs. Aber sie waren halt da und beide haben dann da ihre Bestellungen noch aufgegeben. Sie haben vorbeifahrenden Schiffen immer wieder gesagt, was sie brauchen, und andere Schiffe haben es dann mitgebracht. Das dauerte klar eine Weile, wie auch die Post eine Weile brauchte, aber es kam. Der Millionär Alan Hancock und seine Freunde bringen willkommene Abwechslung. Aber auch Schuhe, Kleidung, Konserven, Werkzeug, Hygieneartikel und andere Wohltaten der Zivilisation. Dore ist begeistert von der Musik, die Hancock an Bord hat. Sie lechzt nach mehr Kultur. Hancock sammelt auf seinen wissenschaftlichen Reisen aber auch immer wieder seltene Tiere für amerikanische Zoos. Galapagos war schon immer, seitdem Darwin uns in den Radar der Europäer vor allem und Nordamerikaner gesetzt hat. Leute haben sich Sorgen gemacht, dass die Tiere in Galapagos aussterben könnten, so wie es in Mauritius geschehen ist und dass es zu spät ist. Anfang des 20. Jahrhunderts ist sogar eine ganz große Expedition gekommen von Kalifornien und hat so viele Tiere gesammelt wie möglich, ehe sie aussterben. Und haben allerdings auch eine Art aussterben lassen, indem sie die letzte lebende Riesenschildkröte auf Fernandina gefunden haben, getötet haben und zum Museum mitgebracht haben. Heute hält man sich den Kopf, aber damals war es also eine Priorität, Tiere zu sammeln für ein Museum, bevor sie aussterben. Die beiden Siedler auf Floriana, Friedrich und Dore, leben zunehmend aneinander vorbei. Sie will Blumen, er will keine im Gemüsegarten. Sie kocht, Ritter schreibt Artikel über ihre Robinsonade für deutsche und amerikanische Illustrierte, die er über das Postfass am Strand verschickt. Vorbeikommende Schiffe haben die immer mitgenommen und dem Vernehmen nach wurden sie auch wirklich zugestellt in den unterschiedlichsten Ländern, meistenteils in Europa. Und auf diesem Wege haben auch die Einsiedler auf der Insel Post aus Europa bekommen, übrigens auch Tageszeitungen. Wenn auch mit einem gewissen Versatz, manchmal von bis zu einem Jahr. Moderner Crusoe und seine Frau suchen Glück auf einer einsamen Insel. Adam und Eva im pazifischen Garten Eden. Titeln sensationshungrige Blätter in Deutschland. Ritter bekommt Fanpost zurück. Gleichzeitig ist er zunehmend genervt, dass Dores Beschwerden nicht verschwinden. Die Kraft ihres Geistes lasse zu wünschen übrig. Dennoch mutmaßt er, dass sie beide mit ihrer entschleunigten Lebensweise 140 Jahre alt werden können, wie die Riesenschildkröten. Tatsächlich hat der deutsche Zahnarzt nicht mehr lange zu leben. Doch davon ahnt er nichts. Als die Widmers im August 1932 eintreffen, hatten sie Friedrich Ritters Artikel über das gesundheitsfördernde Leben auf Floriana schon gelesen. Doch der Kölner Schriftsteller Werner Köhler, der viel in der Sache recherchiert hat, hält ihre Begründungen für vorgeschoben. Herr Widmer war ja im Dunstkreis von Konrad Adenauer im Rathaus beschäftigt und die hatten nebenbei noch irgendeine Art von kleinem Lädchen. Und es gibt auch durchaus Stimmen, die sagen, die haben sich hier was, ich sag's mal vorsichtig, zu Schulden kommen lassen. Und das war auch ein bisschen eine Flucht vor den Konsequenzen, die das hätte haben können hier. Denn, also ganz ehrlich, mein Sohn hat es an der Lunge, dann kann ich auch zur Nordsee gehen. Dann müsste ich jetzt nicht zwangsläufig irgendwo hingehen, wo ich überhaupt nicht weiß, wo das ist. Makel Widmer war hochschwanger, als sie weg. Sie geht als hochschwangere Frau in ein Abenteuer, von dem niemand auch nur im Ansatz weiß, was das werden wird. Hochschwanger plus ein kranker Sohn auf einer einsamen Insel, wo es keine Ärzte gibt. Also da habe ich meine Zweifel. Ich erschrecke im ersten Augenblick, als ich diesen merkwürdigen Einsiedler zum ersten Mal sehe. Dr. Karl Friedrich Ritter, Zahnarzt aus Berlin. Zahnarzt. Man stellt sich einen gepflegten Mann im weißen Kittel vor. Dr. Ritter ist klein, gedrungen. Er hat breite, muskulöse Schultern. Auf seinem kurzen Hals sitzt ein seltsam geformter Kopf, ein abgerundetes Dreieck von einem bärtigen Gesicht, in dem die breite Nase auffällt. Scharfe Längsfalten stehen auf seiner Stirn unter dem dichten, etwas ungepflegten Haar. Wenn ich ihm allein begegnet wäre, wäre ich wahrscheinlich vor Angst davongelaufen. Seine Augen flattern unruhig, fast etwas fanatisch, während er uns mustert. Schreibt die schwangere Neusiedlerin Margret Widmer in ihr Tagebuch. Frau Dore macht ein Gesicht, als habe sie ein heißes Eisen angefasst, während sie mir die Hand gibt. Sie lächelt süß-sauer. Sie sind aber reichlich fein angezogen für die Galapagos, Frau Widmer. Ich muss die Erwiderung hinunterschlucken. Wir wollen mit diesem Paar wenigstens als Nachbarn einigermaßen gut auskommen. Bei Besuchen hier auf der Insel werde ich mich immer etwas festlich anziehen, erwidere ich, und gebe mir Mühe, ebenfalls zu lächeln. Aber bei der Arbeit werde ich natürlich eine Schürze tragen. Wir haben dann zuallererst angefangen, Bananen zu pflanzen. Bananen und dann ein bisschen Gemüse, Radieschen und Gurken, Kürbis. Friedrich Ritter ist nicht besonders angetan, dass er seine Insel mit anderen Bewohnern teilen soll. Aber was kann er schon tun? Die Widmers wohnen weit genug entfernt. Sie können sich gut aus dem Weg gehen. Ich persönlich bin immer mit Dr. Ritter gut ausgekommen. Nur als er einmal mir gegenüber zitierte, wenn man zum Weib geht, vergiss die Peitsche nicht, da habe ich ihm geantwortet, dann durften Sie mein Mann nicht sein. Beim ersten Peitschenhieb würde ich Ihnen den ersten Kessel heißes Wasser überschütten. Erinnerte sich Margret Widmer 1984 in einem Gespräch mit ihrer Lektorin Maria Luise Dressler. Da war Widmer 80. Und seit der Zeit haben wir niemals mehr über Nietzsche gesprochen. Aber er gab mir immer schon mal sein Geschreibsel über die Form der Welt. Die war nicht rund, die war eckig und so weiter und so fort. Aber da ich ja persönlich in der Zeit auch nicht viel Zeit hatte, für solche Lehren aufzunehmen, da gab ich sie immer zurück und sagte, ja, Sie haben also der Meinung recht. Aber Dore war von vorne an eine alte Kratzbürste. Die Idealisten Ritter und Strauch, die Pragmatiker Heinz und Margret Widmer. Sie bittet Ritter um Unterstützung bei der Geburt, doch er lehnt ab. Dazu sei er nicht hergekommen, um weiter als Arzt zu praktizieren, sagt er. Margret Widmer ist enttäuscht. Auch in anderer Hinsicht. Was ich in der Zeit noch nicht wusste, dass Ritter ja alle die Geschenke von den großen Yachten bekam. Das war in der Zeit Vanderbilt, das war Astor, das war Hancock und das war Zenit, MacDonald. MacDonald ist ein wunderbarer Mensch gewesen, der alte Herr. Er war zweimal mit seiner Yacht hier und er schickte mir ein paar Betttücher von seiner Yacht, die mir natürlich willkommen waren als Betttücher für meinen Sohn. Die Widmers wollen einen Anteil an den Geschenken der reichen Besucher. Vanderbilt ist Nachkomme einer großen Reederfamilie. Die Astors sind mit Pelz- und Immobilienhandel zu Reichtum gekommen. Ellen Hancock verdankt sein Vermögen der Ölförderung und Eugene MacDonald, Gründer von Zenith Electronics, verkauft Amateurfunkgeräte und ab 1924 auch tragbare Radiogeräte. Na, also muss ich Ihnen sagen, dass der Mensch, der auch in der Natur aufgeht, doch der Zivilisation hinterherläuft. Warum? Erstens mal, man hat kein Licht. Und Kerzen neu. Also ist das schon ein Problem. Und Flashlight oder Batterien in dieser Zeit neu. Man will immer etwas Schönes, Bequemes haben, weil man ja, als man fortfuhr, schon eine gewisse Zivilisation besaß. Und auf all das zu verzichten, das ist sehr, sehr schwer. Und dazu muss man auch den richtigen Mann haben. Denn jetzt ist ein Port kaputt, was dann? Also, das ist das Problem. Man muss da alles selbst machen. Im Oktober 1932 geschieht etwas, mit dem weder die Widmers noch Ritter oder Strauch gerechnet haben. Ein Schiff legt an. Ihm entsteigt ein weiteres Trio, um zu bleiben. Eine angeblich österreichische Baronin mit ihren beiden deutschen Liebhabern. Eloise Bousquet de Wagner-Werborn, Alfred Lorenz und Robert Philipson. Außerdem ein ecuadorianischer Helfer, der sich aber schnell verabschiedet. Das Drama von Floriana kann beginnen. Margret Widmer ist entsetzt. Diesen Oktobertag 1932 werden wir nicht vergessen. Der erste Besuch. Eine kleine, schmale Frau um die 40 kam auf einem Esel angeritten. Neben dem Esel ging ein junger Mann. Semmelblondes Haar, hellblaue Augen, ungefähr 28 Jahre alt. Die Dame auf dem Esel wird mir als Baronin Wagner vorgestellt. Der junge Semmelblonde heißt Lorenz. Gäste? Für wie lange? Die herrische Stimme der Baronin riss mich aus meinen Gedanken. Wo ist die Quelle? Das war alles, was sie zur Begrüßung zu sagen hatte. Sie ging, gefolgt von Lorenz, zur Quelle. Der junge Mann zog ihr die Schuhe aus und wusch ihr ergeben und andächtig die Füße. In unserem Quellwasser. Unserem Trinkwasser. Die Neuankömmlinge suchen genau das Gegenteil von Ruhe. Ihre Pläne sind hochfliegend. Ein Luxushotel wollen sie auf der Insel errichten und dafür viel Geld von den reichen Yachtbesitzern ergattern. Schon vor der Abreise aus Ecuador hatte die Baronin medienwirksam für sich und ihr Projekt geworben. Friedrich Ritter empört sich. Mit raffinierter Routine wurde der nationale Ehrgeiz der Ecuadorianer umschmeichelt und mit dessen Hilfe ein pompöser Reklameartikel inszeniert, in welchem die Erbauung eines internationalen Hotels mit allen modernen Komfort angekündigt und die Schöpfung eines zweiten Miami und Deauville versprochen wurde, welche die Geldströme der nordamerikanischen Millionäre und die Auswanderungsströme von Europa nach den so fruchtbaren Landgebieten ließ Schlackenhaufen der Galapagosinseln lenken würden. Die Neuen nehmen das Holzhaus in der Nähe der Postoffice-Box in Beschlag und ziehen zunächst in die Höhlen. Baronin Eloise Wagner ist eine exaltierte, launische Frau. Promiskuitiv. Sie trinkt viel Alkohol und bevorzugt nach den Schilderungen der anderen Inselbewohner deutlich ihren Liebhaber Robert Philipson, während der schmalere, kränklichere Rudolf Lorenz die härtere Arbeit leisten muss. Oben am Berg, wo die Quelle aus dem Felsen tritt, entsteht die Hacienda Paradies, eine einfache Unterkunft aus Pfählen, zwischen die Zeltbahnen als Wände gespannt sind. Auf den Pfählen liegt ein Dach aus Wellblech. Immerhin findet ein Divan Platz. Das geplante Luxushotel muss warten. An die Wand der Blockhütte unten am Strand heftet die Baronin ein Plakat. Wer ihr auch seid, Freunde, 2 Stunden von hier liegt die Hacienda Paradies. Sie ist ein Fleckchen, wo der müde Reisende das Glück hat, auf seinem Wege durchs Leben Ruhe, Erfrischung und Frieden zu finden. Das Leben, dieser kleine Teil der Ewigkeit, an eine Uhr gefesselt, ist so kurz. Lasst uns daher glücklich sein. Wir wollen mit dir teilen das Salz des Meeres, die Gemüse des Gartens und die Früchte der Bäume, das kalte Wasser, das von den Felsen herabrieselt, und die guten Dinge, die Freunde uns brachten, als sie vorbeikamen. Landen unliebsame oder arme ecuadorianische Fischer an, zückt Baronin Wagner auch schon mal ihren Revolver und vertreibt sie. Oder sie schwingt die mitgebrachte Reitpeitsche. Der Inselfrieden ist jedenfalls dahin. Als die Baronin sich sogar erdreistet, die Post der anderen zu öffnen, weil sie die erste am Postfass ist, wächst der Unmut. Eloise Wagner fängt Segeljachten ab und behält schamlos die mitgebrachten Geschenke für sich allein. Zum Beispiel eine Kiste Dosenmilch, die für Wittmers Baby bestimmt ist. Margret Wittmer wird mit einer einzigen Dose abgespeist. Damals titelten deutsche und später amerikanische Zeitungen: Baronin aus Paris baut Hotelparadies auf Galapagos. Garten Eden im stillen Ozean fest in der Hand einer Frau, die mit Peitsche und Revolver regiert. Revolution auf einer Pazifikinsel. Frau ruft sich zur Kaiserin aus. Briefe enthüllen den Horror im Galapagos-Paradies. Der Millionär Alan Hancock, der neben einigen Wissenschaftlern oft auch einen Kameramann an Bord hat, erlaubt sich im Januar 1934 einen Spaß mit der Baronin und ihrem favorisierten Partner. Er bringt ein Filmteam auf die Insel. Eloise soll bei einem Dreh eine schießwütige Piratenkönigin spielen, die ihren Liebhaber verstößt und ihren neuen Gespielen zum Mord an seinem Vorgänger anstiftet. Die wollten tatsächlich mit der Baronin einen Abenteuerstreifen drehen, einen Seeräuberstreifen. Und davon gibt es die ersten, ich sag jetzt mal, 3,5 Minuten tatsächlich zu sehen. Das ist komplett frei von allem, also von Talent möchte man da gar nicht reden. Aber tatsächlich steht die Baronin nahezu, also sie hat so ein hauchdünnes Nichts über der Brust. Und der junge Mann sieht auch aus wie Tarzan früher, also nur so ein Lendenschurz an. Ganz übel, in so einem alten Haus, in so einem niedergebrochenen Haus, was da von dieser Konservenfabrik übrig war. Ja, und sie interagieren so ein bisschen tump miteinander. Ja, also ganz schlimmes Machwerk. Es bleibt bei diesen, heute auf YouTube zu besichtigenden Probeaufnahmen, was die Laune der Baronin keineswegs verbessert. Nach Wittmers Schilderungen bittet Ritter den Kommandanten von Galapagos, der auf San Cristobal lebt, schriftlich darum, die Streitereien auf Loriana zu schlichten. Doch Eloise Wagner umgarnt den amtlichen Streitschlichter so gekonnt, dass er ihr stattdessen 4 Quadratmeilen Land für ihr Hotel zuspricht, weit mehr als allen anderen. Judith Schalansky: Beschaulich ist das Leben auf den übersichtlichen Landstrichen jedenfalls in den seltensten Fällen. Kommt es doch öfter zur Schreckensherrschaft eines Einzelnen als zur Verwirklichung der Utopie einer egalitären Gemeinschaft. Inseln werden als natürliche Kolonien wahrgenommen, die nur darauf warten, unterworfen zu werden. Nur so ist es möglich, dass sich eine österreichische Hochstaplerin zur Kaiserin von Galapagos ausruft. Schlagzeilen in der deutschen Boulevardpresse: Kaiserin auf Loriana. Eine Frau und ihr Hofstaat von 12 adeligen Männern und Abenteurern haben ein Schreckensregiment auf Loriana errichtet. Sensation auf Loriana. Herrscherin auf den Galapagos-Inseln ist eine Frau, die sich selbst zur Kaiserin im stillen Ozean proklamiert hat. Die wilde Kaiserin von Loriana. Die Ereignisse spitzen sich zu. Nach dem Besuch des Kommandanten von Galapagos stellt Eloise Wagner einen Jagdaufseher an und streift ihn beim ersten Jagdausflug mit einem Schuss. Ob aus Versehen oder Absicht, bleibt unklar. Was Friedrich Ritter, der zu Hilfe gerufen wird, dazu veranlasst, eine Eingabe an den Gouverneur zu schreiben mit der Bitte, die offensichtlich geisteskranke Baronin sofort von der Insel zu entfernen. Ohne Erfolg. Der kränkelnde Rudolf Lorenz dient weiter als Blitzableiter. Sie prügelt ihn mit den Fäusten, mit der Peitsche. Er zieht schließlich zu den Wittmers mit der festen Absicht, Floriana mit dem nächsten Schiff zu verlassen. Es kommt anders. Nicht Lorenz, sondern die Baronin und Philipsen verschwinden kurz darauf von der Insel. Spurlos. Ohne ihr Hab und Gut mitzunehmen. Es gibt massive Zweifel daran, dass sich zum Beispiel die Baronin mit ihrem Gespielen tatsächlich, wie kolportiert wird, vor allen Dingen von Frau Wittmer immer geschrieben wurde, von der Insel entfernt hat, mit Hilfe eines zufällig vorbeikommenden Schiffs. Also weder die Logbücher der Schiffe, was hinterher recherchiert wurde, geben sowas her, noch die Beobachtungen der anderen Leute, die auf der Insel waren. Und da sie aber nun mal definitiv weg sind, liegt die Vermutung nahe, dass zumindest sie ermordet wurden. In einem Zeitungsartikel schreibt Friedrich Ritter: Es sei kein einziges Schiff in der Nähe gewesen, mit dem die beiden hätten abreisen können. Er habe in der Nacht des Verschwindens der Baronin Schüsse und die Schreie einer Frau gehört. Das müsse sie gewesen sein. Und der Einzige, der als Schütze in Frage käme, sei Heinz Widmer. Vielleicht ist es aber auch ganz anders. Die gängige Theorie lautet, dass einer der beiden Gespielen der Baronin die beiden eigentlich umgebracht hat. Und zwar derjenige, der an den Rand gedrängt wurde, den sie nicht mehr mochten, an Tuberkulose erkrankt und der wollte unbedingt von der Insel runter. Er lebte nicht mehr mit ihnen zusammen auf der Hacienda oder das, was sie Hacienda nannte, sondern war teilweise schon sozusagen Untermieter bei den Widmers, war auch mal bei Ritter und Strauch. Und man vermutet, dass er es war, der dann von der Insel nicht verschwand, sondern er ist tatsächlich abgereist, also mit einem norwegischen Schiff, einem norwegischen Kapitän. Aber die beiden, sowohl der Kapitän als auch er, wurden Ende des Jahres 34 auf einer unbewohnten Nachbarinsel tot aufgefunden, skelettiert quasi schon. Vermutlich dort verhungert. Ein amerikanischer Thunfischer entdeckt Mitte November 1934 zwei Leichen am Strand der Insel Marchena, einer Insel ohne Süßwasser, mumifiziert in der Sonnenglut. Der Millionär Alan Hancock macht sich sofort auf den Weg. Er identifiziert die beiden Toten anhand ihrer Kleidung und segelt nach Floriana, um die traurige Nachricht zu überbringen. Dr. Friedrich Ritter, der philosophische Zahnarzt aus Berlin, sollte vom Ableben der beiden Männer allerdings nichts mehr erfahren. Er starb ein paar Tage vor Hancocks Ankunft an einer Fleischvergiftung. Er, der Vegetarier. Mit verdorbenem Schweinefleisch hatte er seine Hühner gefüttert, woraufhin sie verendeten. Die toten Hühner kochte er ein in dem Glauben, durch starkes Kochen würden die Giftstoffe verschwinden. Ein folgenschwerer Irrtum. Als er davon isst, wird er sterbenskrank. Und seine Gefährtin, die hinkende Dore Strauch, wartet erst einmal ab, bevor sie die Widmers um Hilfe bittet. Da geht man eigentlich davon aus, dass das Dore Strauch gemacht hat. Also, dass sie ihm all dieses Gift gegeben hat. Und dann, das wurde ja vorgeworfen, besonders von Frau Widmer, sehr, sehr spät erst Hilfe gerufen hat, sodass es zwangsläufig zu spät war. Und Frau Widmer will einen Zettel auf Ritters Nachttisch gefunden haben, auf dem im Grunde steht, ich verdamme dich, auf immer da. Die Tragödie ist ausgespielt. Heinz und Harry schaufelten ein Grab für Dr. Ritter, das inmitten der Steine ausgeworfen war, die Ritter mit so viel Mühe ausgegraben hatte. Wir warfen Blumen aus unserem Garten in das Grab. Ich betete ein Vaterunser. Dann häufte sich die Erde über dem Toten. Die Überlebenden reden nicht. Kein Augenzeuge tritt auf. Damit wird die sogenannte Galapagos-Affäre zum klassischen Cold Case. Zwei Menschen werden vermisst und nie gefunden. Drei weitere sterben innerhalb kurzer Zeit einen elenden Tod und werden begraben. Die Opfer sind bekannt, aber nicht die Täter. Gibt es überhaupt Täter? Trotzdem locken Sensationsgeschichten wie diese Journalisten an wie Fliegen. Die Schlagzeilen sind reißerisch. Galapagos-Kaiserin stachelt Männer an bis zum Tod in Liebesschlacht. Auf einer Südseeinsel vermisste Baronin wird gesucht. Körper eines der Toten, die gefunden wurden, identifiziert. Expedition löst Rätsel um Mord. Briefe enthüllen den Horror im Galapagos-Paradies. Wir können jeden nehmen, den es überhaupt gibt auf dieser Insel und finden etwas, warum er auch etwas mit den Toten zu tun haben könnte. So zum Beispiel wird sehr häufig davon berichtet, dass die Baronin den beiden anderen Herren, die nicht in ihrer Gruppe waren, deutliche Avancen gemacht hat. Und dass es da auch unter Umständen ein Verhältnis gab, das Frau Widmer selbstverständlich nicht gutiert hätte, wenn es so gewesen wäre. Und dass sie das Problem auf galante Weise aus dem Weg geräumt hat. Alles Möglichkeiten, die innerhalb dieser Konstellation, die nicht mehr aufzuklären ist, gegeben sind. Und ich finde ja nichts schöner wie eine Geschichte, die 16 offene Enden hat. Weil die ist sozusagen, um es mit Michael Ende zu sagen, eine unendliche Geschichte. Und das, glaube ich, ist das, was mich persönlich an dieser Urgeschichte so fasziniert. Kurz nach Ritters Tod verlässt Dore Strauch die Insel und geht eine Weile in die USA, bevor sie nach Deutschland zurückkehrt. Auch ihr Leben endet früh. Dores Spur verliert sich in den Wirren des Zweiten Weltkriegs. Eine Theorie besagt, sie sei 1943 einem Herzinfarkt erlegen. Die andere, dass sie in Berlin nach einem Selbstmordversuch in der Psychiatrie, damals noch Irrenanstalt, landet und dort stirbt. Ein weiterer Roman, Günther Seurens »Die Galapagos-Affäre«, der 2001 erschien, basiert vor allem auf schriftlichen Veröffentlichungen von Friedrich und Dore. Den Rahmen bilden Therapiestunden in der Klinik, in denen Dore ihre Version der 5 auf Floriana verbrachten Jahre erzählt und ihre Version, wie die Baronin und Philipsen verschwunden sein könnten. Auf Floriana waren perfekte Morde möglich, wenn man so tat, als hätte die Natur für eine Lösung gesorgt. Es gab tiefe Lavaspalten, in die man Tote werfen konnte. Und es war sicher, dass sie nie gefunden wurden. Dore war auf ihren einsamen Spaziergängen manchmal fasziniert vor Spalten stehen geblieben, in denen der Ozean an die Wände prallte. Unten war es dunkel, messerscharf. Die Toten wurden durch eine alles verschlingende Mühle gedreht und fein zerfasert an die Fische verfüttert. Dore genoss die Geborgenheit der Klinik und die Vorstellung, dass sie letzten Endes die Natur auf ihrer Seite hatte, der man nicht sagen musste, wie man Abfall beseitigte. Nein, sie hatte Lorenz nie gesagt, tu es für mich, für uns alle. Irgendwann verstand er, was zu tun war. Er war es gewohnt, die Drecksarbeit zu machen. Sie hörte Schüsse. Wer drückte ab? Sie hörte Schreie. An den Rändern der endlosen Erdkugel lockt kein unberührter Garten Eden. Stattdessen werden die weitgereisten Menschen hier zu den Monstern, die sie in mühevoller Entdeckungsarbeit von den Karten verdrängt haben. Schreibt Judith Schalansky. Nach der Tragödie bleiben die Widmers alleine auf der Insel zurück. Ihre beiden Kinder, Inge, Florianita und Rolf, unterrichten sie selbst. Harry, der Sohn aus Heinz' erster Ehe, ertrinkt bei einer Angeltour. Heinz, dessen Eltern in Deutschland eine Tischlerei betrieben hatten, baut Möbel und Boote. Rolf wird ebenfalls Bootsbauer und macht später das Hochseekapitänspatent. Margret ist für den Rest ihres Lebens die ungekrönte Königin von Floriana. Aber ohne Glamour. Ohne Arbeit gibt es nichts. Wir stehen ganz alleine. Wir haben das, was wir haben, aus eigener Kraft geschaffen. Wenn sie nicht arbeiten, haben sie kein Paradies. Es gibt kein Paradies. Honig, wieder Honig, gibt es nicht mehr. Die Galapagos-Affäre lockte Neugierige an. Graf Luckner soll vorbeigekommen sein. Der amerikanische Präsident Roosevelt schickt Grüße von seiner Yacht herüber. Der Abenteurer Thor Heyerdahl saß mit den Widmers zu Tisch. Heute leben etwa 150 Menschen auf Floriana. Touristen kommen, auch wenn die Spuren des damaligen Lebens verblassen. Da ist Friedrich Ritters Grab mit dem Holzkreuz. Besucher steigen hoch zu den alten Piratenhöhlen und in das erneuerte Postfass können sie im Hafen ihre Grüße einwerfen. Die Nachfahren der Widmers betreiben auf Floriana ein Hostel und eine Farm. Sie besitzen mehrere Katamarane, mit denen sie Touristen zwischen den Inseln umherfahren, wobei sie gern auch auf Floriana einen Stopp einlegen, zwecks Bewirtung im Hostel, wo Speisen gewürzt werden mit den Geschichten von damals. Die Galapagos-Affäre lässt sich gut vermarkten. Wer möchte sich nicht als Zugabe ein bisschen gruseln? Aber wie gesagt, ich habe das alles nur aus zweiter Hand und bewege mich jetzt wieder in die nördliche Richtung. Weg von den billigen Skandalen, hin zu den wirklichen Problemen. Das ist der große Reichtum von Galapagos. Eine einzigartige Tierwelt, die auch mich weg vom Alltäglichen weit in die Vergangenheit schauen und große Bögen schlagen lässt. Seevögel und Seerobben mögen die ersten Besiedler des Lavagesteins gewesen sein. Wer kann das schon mit Bestimmtheit sagen? Aber Guano ist fruchtbar und enthält Samenkörner, die Vögel in fernen Landen aufgepickt hatten. Treibholz kam mit den Strömungen. Irgendwann entwickelte sich in den Ritzen der abgekühlten Lava eine zarte Bodenkrume, auf der etwas wachsen konnte. Noch viel später wurden erste Landtiere angeschwemmt, die den Menschen noch abertausende Jahre danach nur als willkommene Nahrung dienten. Bis sich ein paar Forscher berühren ließen von der Einmaligkeit der Tiere, ihrer bizarren Schönheit, ihren Fähigkeiten, ihren Überlebensstrategien. Einer war der 2018 gestorbene österreichische Verhaltensforscher Irenäus Eibel-Eibesfeld. Als junger Mann erkundete er auf einer Expedition mit dem Meeresforscher Hans Hass im Jahr 1954 die ursprüngliche Tierwelt im Galapagos-Archipel. Er war überrascht und hingerissen, sah aber auch die Verluste. Große Mengen von leeren Schildkrötenpanzern, Seelöwen, die Konkurrenten der Fischer, mit zertrümmerten Schädeln, tote Landleguane, die als Zielscheibe gedient hatten. Eibel-Eibesfeld schrieb einen Brief an die UNESCO, sie möge doch bitte etwas tun für den Tier- und Umweltschutz auf Galapagos. In einem späteren Radiointerview erinnerte er sich: Galapagos habe ich natürlich vorgefunden. Erstens kaum Einwohner, nicht? Im ganzen Inselgebiet lebten etwa 2000. Es gab eine kleine Siedlung auf Santa Cruz, eine kleine Siedlung auf San Cristobal und eine kleine Siedlung auf Isabela. Aber das waren immer nur ein paar Dutzend Leute. Also keine große Siedlung. Im Hochland waren sie dann verstreut in kleinen Bauerndörfern, wenn man es so sagen kann. Aber die Schäden, also die Gefährdung der einheimischen Tierwelt, die konnte ich durchaus feststellen. Denn es kamen Fischer, die Seelöwen töteten, weil sie in ihre Netze gingen und lästig waren. Es kamen Fischer von Kalifornien, die Pelzrobben töteten. Und es waren die aus der Sträflingskolonie und die Zugewanderten, die dann eben Schildkröten jagten. Und der Import natürlich von Haustieren. Damals war der Tourismus eben nicht entwickelt. Es kamen allerdings Yachten, die dann auch Schaden machten. Und vor allem die importierten Haustiere, die Hunde, die Schweine, die Ziegen, die eine starke Konkurrenz für die Schildkröten darstellten, weil sie vor allem die Pflanzen, die den Schildkröten zur Verfügung standen, als Nahrung dezimierten. Eibel-Eibesfeld suchte und fand Mitstreiter. Im Auftrag der UNESCO leitete er 1957 eine Expedition, um Schutzgebiete für die Tiere vorzuschlagen. Zwei Jahre später wurden der Nationalpark Galapagos, die Charles Darwin Foundation und die Forschungsstation in Puerto Ayora gegründet. Ein Wendepunkt, der den Raubbau auf Galapagos stoppte. Den Inselbewohnern wurden strikte Regeln auferlegt. Die Tiere und Pflanzen im Nationalpark galten fortan als besonders schützenswert. Für Irenäus Eibel-Eibesfeld war Galapagos seine Arche Noah. Nicht weniger begeistert über diese Entwicklung ist mein Mitreisender Klaus-Peter Fehltsch, der im nachhaltigen Tourismus arbeitet und im Vorstand der Charles-Darwin-Stiftung sitzt. Wir haben sehr, sehr reiches Wasser durch die Humboldt-Strömung, die von Antarktis, die südamerikanische pazifische Küste, hochkommt und dann direkt nach Galapagos reinkommt. Es ist eine Ausnahme, dass wir am Äquator sind und wir so reiches Wasser haben. Wir haben Pinguine, auch in der Nordhemisphäre in Galapagos, der nördlichste Pinguin der Welt. Und fast alles, was man hier sieht in einem normalen Besuch, das sind Meerestiere, also Albatrosse, drei Tölpelarten, Seeschwalben, Möwen und so weiter, alles Seelöwen, Meeresschildkröten, Wale. Wir haben 23 Arten Wale in Galapagos. Das ganze Jahr der meistgesehene sind die Buckelwale, die haben nur ein paar Monate hier, aber alles andere sind hier im ganzen Jahr, also Schwertwale, Pottwale und so weiter, Blauwale. Meeresechsen, das ist die einzige Echse der Welt, die ins Wasser rein schwimmt, taucht und unter Wasser sich ernährt von Meeressalat. Das gibt es nirgendwo auf der Welt. Unbestreitbar hat der Archipel einiges zu bieten, an Land und im Meer. Deshalb war die Zahl der Touristen bis zum Einbruch durch Corona ständig gestiegen. 2018 kamen 276.000 Besucher über das ganze Jahr verteilt. Bislang die Höchstzahl. Es klingt nach viel, ist aber tatsächlich wenig, wenn man es vergleicht. Venedig zählt in Spitzenzeiten 100.000 Touristen am Tag. In der Corona-Zeit reisten vor allem Ecuadorianer auf die Inseln. Jetzt landen wieder mehr Ausländer, vor allem aus den USA und Europa, so wie ich. Manche kommen gezielt, um im 1998 eingerichteten Meeresschutzgebiet zu tauchen. Es ist ja bekannt, dass in der Insel Wolf und Darwin, da im Norden, unglaubliche Mengen von Hammerhaien vorkommen. Und deswegen ist es das absolute Tauchparadies mittlerweile für Leute, die eben gerne Haie sehen wollen beim Tauchen. Und da kann man sehr, sehr teure Fahrten buchen dann in Galapagos. Ich glaube, 5.000 € für die Woche oder so. Und fährt dann da mit so einem Schiff, all inclusive, in diese Gegenden und geht da tauchen. Ich habe das auch gemacht, nicht mit so einer all inclusive Fahrt, sondern mit einem Forschungsschiff von der Station bin ich mitgefahren. Professor Matthias Wolf war 3 Jahre lang Leiter der Marinenabteilung der Charles Darwin Forschungsstation. Und da haben wir Hammerhaie markiert mit Marken, die vom Satelliten gelesen werden können, um eben die Wanderrouten dieser Hammerhaie zu ermitteln. Und das haben wir auch gemacht und festgestellt, dass die Haie plötzlich, wenn es dunkel wird, verschwinden. Die verlassen die Inseln, gehen offshore auf den Ozean hinaus und tauchen dann sehr tief, sodass fast das Signal weg ist irgendwann. Und was also wohl passiert, die ernähren sich des Nachts von Tintenfischen in ziemlich großen Wassertiefen, aber weg von den Inseln. Und wenn morgens die Sonne wieder hochkommt, kommen auch die Haie wieder hoch und wandern zurück an die Inseln. Und das erklärt letztendlich auch, warum man da so als Taucher wunderbar tauchen kann bei diesen vielen großen Haien. Die fressen überhaupt nicht, obwohl es unendlich viele Fische gibt. Das ist auch so ein Widerspruch. Man sieht als Taucher einen wahnsinnigen Fischreichtum. Man sieht riesige Schwärme von Makrelen und anderen Fischen. Und man sieht diese riesigen Schwärme von Haien und denkt, ja, deswegen sind die hier, weil es so viel zu fressen gibt. Stimmt aber nicht. Die sind nur da, um sich auszuruhen den Tag über. 300 bis 400 große Haie, die nicht zubeißen, weil sie satt sind. Ein Highlight des Tauchtourismus auf Galapagos für betuchte Gäste. Ich besuche Kapitän Christian Kovirintsche auf der Brücke unseres Expeditionsschiffs, der Santa Cruz II. Es ist laut, weil eine seitliche Abdeckplatte nicht so abdeckt, wie sie soll. Aber El Capitan hat gerade Lust und Zeit zu reden. Sogar auf Deutsch. Seine Mutter ist Deutsche. Wie ist es für ihn, nicht auf den Weltmeeren, sondern nur hier, in diesem überschaubaren Meeresschutzgebiet zu fahren, frage ich. Galapagos ist ja ein Paradies, nicht nur am Land, sondern auch auf See. Das Gute hier in Galapagos ist, dass wir keine großen Stürme haben zum Beispiel. Das, was Sie jetzt erlebt haben, wie das Wetter ist, ist fast das ganze Jahr über. Manchmal ein bisschen wärmer, manchmal ein bisschen kälter, aber sonst ist das immer ruhig. So kann man auch immer ruhig auf See fahren, nicht wahr? Ja, ist ein bisschen bequem, aber ist ideal. Meistens herrsche Flaute, sagt er. Wir sind schließlich in den Kalmen, in der windstillen Zone am Äquator. Ob Wind oder nicht, spielt keine große Rolle. Die gut 70 Meter lange Santa Cruz II läuft natürlich unter Motor. Anders als das Walfangschiff des ehemaligen Seefahrers Herman Melville, der den Pazifik zwischen den Inseln noch unter Segeln befuhr und genervt schrieb: Fast einen ganzen Monat brauchte ein Schiff, um von einer Insel zur anderen zu segeln, obgleich zwischen beiden nur 90 Meilen lagen. Doch zu anderen Zeiten herrscht eine rätselhafte, küstenwärts gerichtete Strömung, die ein vorbeifahrendes Schiff unwiderstehlich zwischen die Inseln saugt, wenn es auch gar nicht dorthin wollte. Ich kam vor 25 Jahren nach Galapagos mit meiner Frau. Wir wollten uns hier ein Leben machen und wir sind viele Jahre zusammen gesegelt, auf kleine Segelboote zu Anfang. Sie als Tourguide und ich als Kapitän. Und das machte uns sehr viel Spaß. Hab viel von ihr gelernt über die Inseln, also über die Natur, die Vögel, unter Wasser. Und hat man auch gute Möglichkeiten, hier andere Fähigkeiten zu trainieren, zum Beispiel Tauchen, was ich auch immer gerne mochte, immer noch. Kuvi Rintsche hat einen Teil seiner Ausbildung bei der Marine in Kiel absolviert und eine Flensburgerin geheiratet. Zwei U-Boote hat er von Deutschland aus durch den Panama-Kanal nach Ecuador überführt. Er liebt den Archipel. Aber die strengen Vorschriften der Nationalparkverwaltung stören ihn doch. Von dem Nationalpark ist alles geregelt. Es ist gut, dass alles geregelt wird. Manchmal für uns, die Seefahrer, ist ein bisschen zu überregelt, ne, zu viel Regeln, die man eigentlich manchmal nicht alles befolgen kann. Ja. Aber sonst zum Beispiel sind Regeln, dass man, wenn man einen Wal sieht, dann darf man sie ja folgen, um die Wal zu gucken, aber man darf nicht so nah bis höchstens 200 Meter ran an den Wal. Wir müssen sehr viele Papiere führen und für die Umweltschutzbehörden, die kommen regulär hier und sehen alles, was wir machen mit dem Wasser, mit den Chemikalien, was wir mit dem Müll machen. Es ist sehr alles ein bisschen zu viel manchmal. Aber ist gut. Sonst könnte man die Galapagos nicht so gut behalten. Im Jahr 2022 wurde das Meeresschutzgebiet nochmal um 60.000 Quadratkilometer Richtung Panama und Costa Rica erweitert, um wenigstens auch einen Teil der Wanderrouten der Meeresbewohner abzudecken. Für den Tourismus habe das keine Auswirkungen, für die Naturschützer aber sei es ein Triumph, sagt Klaus-Peter Fieltsch. Das hat eine riesengroße Bedeutung für uns, denn das Wasser zwischen Galapagos und Cocos, das ist zwischen Galapagos und Costa Rica, das ist nicht tiefes Wasser. Da gibt es eine Gebirgskette, die heißt die Cocos Ridge, wo viele Arten hin und her kommen, weil es nicht tief ist. Das ist also ein Ökosystem für sich selbst. Das muss geschützt werden. Die Erweiterung sei auch deshalb notwendig gewesen, weil direkt an den Grenzen des Meeresschutzgebiets eine chinesische Flotte von etwa 400 Fischtrawlern liege. Es leuchten so viele Lichter auf dem Wasser, als wäre da eine Stadt. Kapitän Kuvi Rintsche hat sie selbst gesehen. Diese Flotte fische alles ab, was das Schutzgebiet verlässt. Und manche Trawler würden ihre vorgeschriebene automatische Positionsanzeige, AIS, ausschalten und keine Daten mehr senden, die ihren genauen Aufenthaltsort verraten. Der könne dann auch schon mal im Schutzgebiet sein. Diese lange Grenze im Pazifik sei kaum zu kontrollieren. Natürlich machen wir uns große Sorgen, denn das sind riesengroße Schiffe und das sind hunderte Schiffe, die direkt an der Grenze sind. Aber die kommen nicht rein in Galapagos. Wir hatten einmal einen Fall, wo ein Schiff in Galapagos gefunden wurde. Es wurde sofort gefangen und alles, was da drin war, wurde dann von Forschern untersucht. Da waren sehr viele Haifischarten, die man da gefunden hat. Und natürlich war es ein Riesenthema. Aber das war einmal. Ist heute also alles gut auf Galapagos? Das Meeresschutzgebiet ausgeweitet. Das Land zu 97% unter Naturschutz, nur 3% bewohnt. Die Menschen leben vom Tourismus als Farmer, als Fischer, als Naturschützer, als Forscher. Autobusse fahren auf asphaltierten Straßen oder Schotter in die höheren Regionen, wo die Farmer wirtschaften. Maria José Barragán, die wissenschaftliche Leiterin der Charles-Darwin-Station auf Santa Cruz, sieht trotzdem Probleme. 97% of the extension is protected. But the 3% of this area which is inhabited is causing the stress and the pressure over the resources around the 97%. 97% der Inseln sind geschützt. Aber die bewohnten 3% bedeuten Stress und Druck auf die Ressourcen für die anderen 97%. Es ist hier wie überall in der Welt. Wir haben 35.000 Einwohner, 35.000, die Nahrung brauchen, Schulen, Krankenhäuser, Autos. Täglich kommen wechselnde Touristen, die auch Essen und Ressourcen brauchen, die auch Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Wir haben nicht genug Nahrung für unsere Bevölkerung plus die Touristen. Deshalb müssen wir Dinge vom Festland herbringen. As a food source for the local population and for floating population, there's not enough. So we need to bring things from the mainland. Auch wir lassen es uns gut gehen und konsumieren reichlich. Im Bordsalon der Santa Cruz 2 werden wir kulinarisch sehr verwöhnt. Wir sitzen an weißgedeckten Tischen. Auf den Tellern fangfrischer Fisch und Fleisch vom Feinsten. Erlesene Weine, natürlich mit Frachtschiffen angeliefert. Der Koch hat seine Kunst in Paris erlernt. Die rein ecuadorianische Mannschaft preist die heimischen Köstlichkeiten aufs Höchste und verrät uns sogar einige Feinheiten der Zubereitung. Wären wir bereit, auf den Luxus zu verzichten? Was wir an Speisen übrig lassen, geht an einen Schweinezüchter auf Santa Cruz. Gourmetküche für uns und für die Schweine. This is a special province treated with a special regulation and legal framework. Es ist eine spezielle Provinz. Es gibt spezielle Regeln für die Einwanderung und den Aufenthalt der Menschen. Ich bin zwar Ecuadorianerin, aber ich dürfte hier nicht für immer leben. Meine Aufenthaltsgenehmigung ist zeitlich begrenzt. Ich muss sie jedes Jahr erneuern, solange meine Arbeitsstelle hier ist. Danach muss ich gehen. Afterwards, I need to leave. Please keep in mind that we have also a local permanent residence population and they are Man bedenke, dass hier dauerhaft Menschen leben. Ihre Zahl wächst und wir haben sehr viele soziale Probleme, wie Teenager-Schwangerschaften, nur sehr wenige Schulen für einen höheren Bildungsstand und Alternativen für junge Leute. Das ist nicht so einfach zu lösen wie auf dem Festland Ecuador. Die Einwohner von Galapagos leben auf nur 5 Inseln verteilt. Santa Cruz, San Cristobal, Isabella, Floriana und Baltra. Klaus-Peter Fieltsch würde es begrüßen, wenn gar keine Menschen im Archipel wohnen würden. Mehr noch aber stören ihn die Tiere in ihrem Gefolge. Die jungen Schildkröten sind tatsächlich sehr, sehr gefährdet. Vor allem seitdem es schwarze und braune Ratten in Galapagos gibt, die durch Unfall wahrscheinlich hier freigelassen wurden. Wenn ein Schiff untergeht, dann schwimmen die Ratten ans Land. Und die können sich durch den Panzer beißen und dann die Tiere fressen. Wenn die jung sind, sind sie sehr empfindlich. Wenn sie ungefähr 5 bis 7 Jahre alt sind, dann sind sie groß genug, um keine natürlichen Feinde mehr zu haben. Das Problem mit importierten Tieren beschränkt sich nicht auf Ratten. Haushunde fressen Meerechsen. Katzen schnappen sich Vogelküken. Ziegen konkurrieren mit den Riesenschildkröten ums Futter. Bei einem Wettlauf ist klar, wer gewinnt. Zum Ende des letzten Jahrhunderts zogen nach Angaben des Verhaltensforschers Irenaeus Eibel Eibesfeld mindestens 250.000 wilde Ziegen über die Inseln. Sie wurden von der Nationalparkbehörde kurzerhand zum Abschuss freigegeben. Die Jäger bedienten sich eines einfachen Tricks aus Neuseeland. Sie statteten eine Reihe von Tieren mit GPS-Sendern aus. Diese sogenannten Judas-Ziegen führten sie dann zu den anderen. Da gab es ja dann richtige, fast kriegsähnliche Aktionen da mit Hubschraubern und riesigen Mengen von Leuten, die mit Gewehren dann die ganzen Ziegen vernichtet haben und sich gepriesen haben, wie effizient das alles war. Der Meeresbiologe Matthias Wolf. Und dann waren die Ziegen weg. Und dann sind die Brombeeren gekommen. Und die haben dann diese ganzen Nischen, die die Ziegen sozusagen vorher leer gefressen hatten, mit dem Ergebnis, dass eben auch das Futter für die Schildkröten immer geringer wurde. Diese ganzen Leerstellen wurden dann von den Brombeeren gefüllt. Und das ist beinahe noch schlimmer, die kriegt man also überhaupt nicht mehr weg. Und jetzt ist die Frage, welche biologische Kontrollen sind möglich, um damit da weiterzukommen. Das ist auch ein klassisches Beispiel, wie Naturschutz letztendlich nicht gut funktioniert hat da. Also die Ziegen alle umzubringen, war nicht die Lösung offensichtlich. Also die Kadaver haben da rumgelegen und es war wohl ganz schlimm. Viele reden da auch ungern drüber. Ein paar sicherlich hat man auch gegessen. Aber das war nicht so richtig gut geplant wohl. Naturschutz auf Galapagos kennt keine einfachen Antworten. Mit den Menschen kam das Ungleichgewicht. Menschen können nicht von stacheligen Kakteenblättern überleben. Und sie brauchen Süßwasser. Eine isolierte Inselwelt mit langen Dürre- und kurzen Regenzeiten ist für sie wahrlich kein geeigneter Ort zum Leben. Doch das Rad der Geschichte lässt sich nicht zurückdrehen. Schädliche Folgen für die Natur lassen sich bestenfalls abmildern. Jetzt sucht man nach einer guten Balance, etwa durch gezielte Einschränkungen. Für die Galapagos-Fischer gelten seit der Einrichtung des Meeresschutzgebietes strenge Fangregeln. Die Fischerei mit großen Trawlern wurde verboten. Langleinen stehen auf dem Index. Und manche Arten dürfen zeitweise gar nicht befischt werden. Vorher war es ja so, dass da die Flotte der Industriefischerei nicht nur von Ecuador, aber hauptsächlich wohl, aber auch von anderen Ländern bedient, da in dem Archipel auch gefischt haben. Und dann riesige Mengen von Haien und von Thunen und so weiter. Und das ist jetzt durch diese Erklärung zur Reserve dieses Gebietes eben weitgehend reduziert. Ich würde nicht sagen, es findet nicht mehr statt. Es gibt immer noch klandestine Fischerei. Das passiert schon, dass da immer noch gewildert wird. Aber das ist immer im Vergleich zu dem, wie es vorher war, sicherlich relativ wenig. Jedes Tier hat seine Rolle im ökologischen Gefüge. Haie fressen zum Beispiel Seelöwen, die ja auf sämtlichen Galapagos-Inseln in Scharen herumliegen, auf warmen Steinen, unter Bäumen und Sträuchern, an weißen Stränden, an den Anlegestellen in den Häfen. Mächtige Bullen mit kräftigen Gebissen, schlanke Weibchen mit Jungtieren, verspielte Teenager, sehr zutraulich. An Land haben sie keine natürlichen Feinde, aber im Wasser sorgen die Haie dafür, dass ihrer ungehinderten Vermehrung Schranken gesetzt werden. Das Fischen in Galapagos, das war am Anfang ein Riesenproblem. Es wurden also Hummer rausgeholt, also Tausende von Tonnen kamen aus Galapagos raus. Und dann natürlich Fische, die in Galapagos leben. Und es gibt auch viele Fische, die durch Galapagos ziehen, also wie Thunfische oder Mahi-Mahis und so. Aber die Fische, die hier sind, das war immer ein großes Problem, denn die Leute haben hier gefischt zum Überleben. Seit mehreren Jahren hat sich das ein bisschen geregelt, indem der Nationalpark achtet, was gefischen darf, wie es gefischt werden darf, in welche Mengen, in welche Größen, männlich, weiblich, solche Sachen. Und alle Fischerboote, wir wissen ganz genau, welche Fischerboote von Galapagos sind. Und wenn sie zurückkommen, da kommt sofort jemand vom Nationalpark und sieht, was gefangen wurde, wie es gefangen wurde, natürlich wann was gefangen wurde. Das klappt ziemlich gut. Natürlich wäre es am liebsten, wenn nichts aus dem Wasser rausgeholt wird. Aber das ist ja wirklich eine so kleine Flotte von ganz kleinen Fischen, dass es einigermaßen noch klappt. Sie sollen natürlich auch die Inselbevölkerung versorgen, etwa mit Mahi-Mahis, den Goldmakrelen. Doch viele Fischer sind unzufrieden. Ihre Interessen unterscheiden sich deutlich von denen der Wissenschaftler und der Naturschützer. Ein Konflikt, den der Schriftsteller Bernhard Kegel in seinem Krimi Abgrund zum Thema macht. Kegel recherchierte ein paar Wochen vor Ort. Sind die Fischer wirklich die Bösen, wie manche der engagierten Forscher meinen? Eine kleine Kostprobe. In welcher Welt lebst du? Verboten, ja, auf dem Papier vielleicht. Seit 10 Jahren dürfen Haie hier weder gefangen noch gehandelt werden. Aber du glaubst doch nicht, dass diese Schweinehunde sich daran halten. Wer soll das kontrollieren? Mit Haifischflossen ist einfach zu viel Geld zu verdienen. Das ist wie beim Drogenhandel. Solange den Chinesen ihre verdammte Suppe nicht zu den Ohren herauskommt, wird sich daran nichts ändern. Und das wissen auch die Fischer hier auf den Inseln. Mir fehlt dafür jedes Verständnis. Viele arme Schlucker vom Festland haben sich auf den Inseln ein besseres Leben erhofft und bedienen sich nun illegaler Methoden. Manche werden auch von großen Firmen angeheuert, die dezent im Hintergrund bleiben. Wenn wir das zulassen, geht hier über kurz oder lang alles den Bach runter. Das war, ich denke, in den 90er Jahren war es der Höhepunkt, als auf einmal die Fischer hier sehr viel verdient haben mit den Seegurken. Und es wurden Millionen diese Gurken rausgezogen, getrocknet und dann nach Asien geschickt. Zu dem Punkt, wo man irgendwann mal keine Gurken mehr sehen konnte in den Orten, die wir besuchen. Das ist natürlich ein Riesenproblem, denn irgendwann wird es so ausgefischt, dass die, die noch da sind, nicht genug sind, dass die Art überleben kann. Und wir fürchten, das könnte mit den Seegurken schon der Fall sein. Das ist ein Thema, da wird sehr viel gesprochen und im Moment gibt es längere Perioden, wo es nicht gefangen werden darf. Und dann irgendwann kommt wieder der Druck, dann kommt wieder ein kleines Fenster, da wird es wieder erlaubt für ein paar Wochen und so. Aber da gibt es nicht genug Forschung, weil es Arten sind, wo man nicht weiß, wie alt sie sind, wenn sie dann auf diesen Erwachsenenstadium kommen. Man weiß sehr wenig davon, weil sehr viele schon weg sind. Ne? Die Seegurkenfischerei, die hier betrieben wurde, war schlicht Wahnsinn. Der Boom hat viele arme Fischer von der leergefischten Festlandküste erst auf die Inseln gelockt. Und dann haben sie innerhalb weniger Jahre mehr als 8 Millionen Seegurken aus dem Meer geholt. 8 Millionen. Ohne die Populationsgröße zu kennen, ohne zu wissen, wie schnell die Tiere wachsen und sich vermehren. Die Regierung hat natürlich Fangquoten festgelegt, aber später hat man herausgefunden, dass sie viel zu hoch angesetzt waren. Und daran gehalten hat sich ohnehin niemand. Die Fischer behaupteten immer, im tieferen Wasser, wo sie die Tiere nicht einsammeln könnten, gäbe es viel mehr Seegurken, sodass die Bestände sich von da aus wieder erholen würden. Heute wissen wir, dass es genau umgekehrt ist. Die Leute haben nicht richtig hingeschaut oder bewusst gelogen. Es ist nie um etwas anderes als das schnelle Geld aus Asien gegangen. Ich als Fischereibiologe hatte eine ganz interessante Position, weil ich zwar auf der Charles-Darwin-Stationsseite war, angestellt, aber ich hatte mit den Fischern viel zu tun. Und auch mit der Nationalparkbehörde, die die Fischerei regeln muss. Und von daher saß ich so ein bisschen zwischen den Stühlen manchmal, weil ich konnte eigentlich sehr gut empfinden, was die Fischer wollten und warum sie das wollten und wie sie argumentierten, während viele, die aus dem Naturschutzlager kommen, grundsätzlich erstmal die Fischer als die großen Übeltäter sehen. Von daher habe ich dann also schon auch oft gesehen, warum Fischer dann auch aggressiv wurden gegen die Naturschützer und warum es da Spannung gab. Auch die Wissenschaftler selbst sind uneinig in der Frage, reicht es zu forschen? Müsste man sich nicht auch gleichzeitig für den Naturschutz engagieren? Nicht nur Daten sammeln, sondern etwas tun? In Bernhard Kegels Roman gehen irgendwann Schiffe im Hafen von Santa Cruz in Flammen auf. Wie Leuchtsäulen schießen die Flammen in den dunklen Himmel. Brandstiftung. Die Leiterin der Kieler Mordkommission, die eigentlich mit ihrem Lebensgefährten, einem Meeresbiologen, ihren Urlaub auf Galapagos verbringen will, macht sich auf Spurensuche. Sie wusste noch sehr genau, was er über das Verhältnis der Einheimischen zu den Forschern erzählt hatte. Es stand beileibe nicht zum Besten damit. Vielleicht versuchte jemand, das Nest der ungeliebten Wissenschaftler zu beschmutzen und sie auf diese Weise endlich zum Schweigen zu bringen. Manche Wissenschaftler riefen nach weiteren Einschränkungen und Verboten, wollten die Zahl der Touristen begrenzen, die Zahl der Flugzeuge, die auf Baltra landeten. Was auffällig ist, es gibt sehr viele Büros von Naturschutzorganisationen auf dem Archipel. Die sind alle schick, modern und die Menschen, die dort arbeiten, sind schick, modern, jung und haben gutes Gehalt. Das heißt, die repräsentieren für die lokale Bevölkerung die reichen Westerners. Die Reichen aus dem Westen, die jetzt kommen, tolle Jobs haben und so und also sich ein schönes Leben machen, uns aber erzählen, was wir alles falsch machen im Bereich Naturschutz. und sie das alles besser wissen. Also das ist jetzt sehr vereinfacht, aber das ist so ein bisschen die Haltung, die viele Einheimische den Forschern gegenüber haben. Das britische Ehepaar Peter and Rosemary Grant, beide Evolutionsbiologen, beide 1936 geboren, war dem Zorn der Einheimischen nicht ausgesetzt. Seit 1973 beforschten die beiden über Jahrzehnte die Finken auf der kleinen Insel Daphne Major, die wir passieren, aber nicht betreten dürfen. Nur ausgewählte Wissenschaftler haben Zutritt. Die Grants lebten jedes Jahr für 6 Monate in diesem abgesackten, baumlosen Tuffkrater. Er ist nur 750 Meter lang und 500 Meter breit. Sein Rand erhebt sich etwa 120 Meter aus dem Meer. Süßwasser gibt es nur als Regen und muss deshalb mitgebracht werden, wie auch jegliche Nahrung. Krimi-Autor Bernhard Kegel bedient sich eines Kniffs, um die Forschung auf der Insel zu beschreiben. Er lässt seinen Protagonisten, den jungen Korallenforscher David, auf Daphne Major stranden. Und wir lernen, wie die Vogelerfassung konkret aussehen kann. Die Grants tauft Kegel auf den Namen Little. David erfuhr, dass auf Daphne Major durchschnittlich 150 Finkenpaare lebten. Es hatte auch Zeiten gegeben, in denen es deutlich mehr waren, Tausende. Entscheidend waren der Regen und in seiner Folge die Entwicklung der Vegetation. Doch egal wie viele der schwarzbraun-grauen Vögel gerade auf ihrer Insel existierten, Mark und Carolyn Little behielten allein oder mit Hilfe ihrer Mitarbeiter den Überblick und kannten sie fast alle. Von wenigen Tieren, die sich einem Fang erfolgreich entziehen konnten, abgesehen, trugen alle Finken der Insel farbige Kunststoffringe an den Füßen, die der Identifizierung einzelner Individuen diente. Viele Vögel erkannte Mark allerdings sofort, ohne ihre Markierungen zu beachten. Hatten die Littles einen Finken markiert, wollten sie wissen, was aus ihrem Schützling wurde. Wann, mit wem und mit welchem Erfolg er sich verpaarte. Aber nicht nur das. Das Forscher-Ehepaar wusste in der Regel auch, wer die Eltern und Großeltern bestimmter Vögel waren, wie viele Küken sie gehabt hatten und wer davon heute noch lebte und eigenen Nachwuchs produzierte. Sie kannten auch die Onkel und Tanten und deren Nachkommen. Sie hatten den gesamten Stammbaum mit den unsichtbaren verwandtschaftlichen Fäden ans Licht geholt, die alle Vögel dieser Insel miteinander verbanden, wussten, wie groß und schwer die Tiere waren, was und wie viel sie fraßen, kannten ihre Schnabellänge und Breite und die Kraft, mit der sie harte Samen sprengen konnten. Tatsächlich gelang den Grants mit ihrer peniblen Forschung ein wissenschaftlicher Clou. Sie wiesen nach, dass Evolution nicht unbedingt über lange Zeiträume verläuft, wie Charles Darwin noch meinte. Auf Daphne Major gibt es vor allem 2 Finkenarten. Eine mit einem groben, stumpfen Schnabel, der große, harte Samen knackt. Die andere mit einem feinen, spitzen Schnabel, mit dem sich auch winzige Körner aufpicken lassen. Nach einer mehrjährigen Dürrephase, in der auf Daphne Major sämtliche Pflanzen mit den kleinen Samen verdorrten, verhungerten viele der feinschnäbeligen Vögel. Die Grants bewiesen, schon die nächsten Generationen der überlebenden Finken mit dünnen spitzen Schnäbeln hatten kräftigere und längere Schnäbel als ihre Eltern. Die Veränderung war in kurzer Zeit sichtbar. Später gab es auch den umgekehrten Fall. Nach einer langen Feuchtperiode war die Insel überwuchert von Pflanzen mit kleinen Samenkörnern. Schlecht zu picken für die dickschnäbeligen Vögel. Nur wenige Generationen später wuchsen deren Nachkommen kleinere Schnäbel. Für ihren unermüdlichen Einsatz und die Weiterentwicklung der Evolutionstheorie erhielten die Grants 2005 den renommierten Balzahn-Wissenschaftspreis. Chapeau! Nach so viel Erkenntnisgewinn wandern meine Gedanken zurück auf die wunderbare, unbewohnte Insel Española. Dort sind wir nach unserem Spaziergang am weißen Strand der Gardner Bay ins Wasser gestiegen. In einen türkisfarbenen Ozean, der uns unter dem blauesten Himmel tropische Wärme vorgaukelt, aber wegen der antarktischen Humboldt-Strömung in frierende, schnatternde Gänse verwandelt. Schnell hüllen wir uns in die dicken Neoprenanzüge, die vorher an Bord verteilt wurden. Wer will, schnorchelt, taucht oder kajakt. Die Wasserscheuen hocken gemütlich in einem Glasbodenboot. Hunderte von Rochen ziehen beim Schnorcheln unter uns hindurch. Dicht an dicht. 2 Meter lange Haie. Bunte Doktor-, Trompeten- und Papageienfische. Grüne Meeresschildkröten. Die Unterwassergesellschaft erscheint farbiger als die an Land, wo sich Echsen und Riesenschildkröten, Spottdrosseln und Darwinfinken in die eintönigen Farben des Gesteins kleiden, um nicht aufzufallen. Klaus-Peter Fieltsch erzählt noch eine ermutigende Geschichte von Española. Die Riesenschildkröten auf der Insel waren 1960 nämlich schon fast ausgestorben. Auf die Insel Española hat man nur 12 Erwachsene gefunden, ältere Schildkröten, hauptsächlich Weibchen glücklicherweise und ein Männchen, die wurden alle zur Forschungsstation gebracht. Und dann hat man einen zweiten Männchen gefunden im Zoo in San Diego. Und die hatten Schildkröten von Galapagos, schon vor den Nationalparkzeiten. Und man hat dann gesagt, wir brauchen ein Männchen für die Vermehrung dieser gefährdeten Art. Und so haben sie Diego mit Panam nach Ecuador geschickt und von Ecuador kam man nach Galapagos. Jeder bekam ungefähr die Hälfte von den Weibchen, jeder hatte ein Gehege in der Forschungsstation und die vermehrten sich. Aber Diego war ständig aktiv, ununterbrochen ging er hinter die Weibchen her und die Weibchen legten die Eier überall und Diego hat viel mehr Nachkommen als der andere. Und solange sie jeden Tag gefüttert werden, werden sie auch viel schneller geschlechtsreif, was für uns natürlich interessant ist, denn wir wollen so schnell wie möglich, dass sie sich wieder auf die Inseln, zu denen sie gehören, sich dort vermehren. Inzwischen sind Diego und seine Nachkommen ausgewildert. Heute wandern wieder etwa 3000 Schildkröten über die Insel. Die Mühe hat sich gelohnt. Noch im Sommer 2023 wurden weitere 86 Jungtiere aus der Zuchtstation nach Española gebracht. Solche Geschichten sind Balsam für meine Seele, auch für meine Mitreisenden. Meist haben sie schon viel von der Welt gesehen, selbst abgelegene Winkel. Und doch sind diese verletzlichen Bewohner des Archipels für uns alle etwas Besonderes. Die bewohnten Gebiete auf Galapagos, vor allem die Häfen von Santa Cruz und San Cristobal, ähneln mit ihren Einkaufsstraßen so ziemlich denen südlicher Hafenstädte, in die der Tourismus eingezogen ist. Eine Ansammlung von Souvenirshops voll bedruckter T-Shirts, Kappen, Plüschtiere, Ansichtskarten und bebilderten Tassen, Läden mit Schnorchel- und Tauchausrüstungen, Angebote für Bootsausflüge, Cafés, Restaurants. Ermüdend normal. Eine ältere Ladenbesitzerin klagt, in Corona-Zeiten sei sie auf ihrer Ware sitzen geblieben. Niemand habe ein T-Shirt kaufen wollen. Nur in der kleinen Kirche von Santa Cruz gibt es einen ungewöhnlichen Hingucker. Über dem Altar prangt ein buntes Glasfensterbild. Ein Pelikan breitet seine Flügel weit aus über seine Kükenschar. Natürlich tauchen heikle Fragen auf. Ist Tourismus auf Galapagos gut oder schlecht? Sollte der Archipel nicht besser sich selbst überlassen bleiben? Reichen die Maßnahmen aus, um Fauna und Flora zu schützen? Nicht einfach zu beantworten. Wir Touristen sind natürlich ein Störfaktor. Aber wir sollen unbedingt kommen, sagt Klaus-Peter Fieltsch. Denn wir finanzieren den Naturschutz. Ich merke, sehr viele Leute machen sich diese Frage, ob es richtig ist oder nicht richtig ist, Galapagos zu besuchen. Und ja, man hat über Übertourismus in Galapagos geredet. Und wie wir jetzt gesehen haben, also die Inseln sind in einem besseren Zustand durch die Erhaltung vom Nationalpark, die Forschungsstation und die Stiftung. Und das geht alles, weil hierher Touristen kommen. Aber man muss auch denken, es sind sehr wenige Leute, die in einem Jahr nach Galapagos kommen. Wir hatten in 2018 die größte Anzahl in unserer Geschichte. Das waren 276.000 Besucher, die vom Festland Ecuador nach Galapagos gekommen sind. Davon ungefähr zwei Drittel sind auf dem 3% von Galapagos geblieben, der nicht Nationalpark ist. Und ungefähr 70.000 bis 75.000 Besucher gehen dann in den Nationalpark. Und die Besuchspunkte, wo wir erlaubt sind, ans Land zu gehen, wir müssen immer mit einem Guide gehen. Die größte Gruppe darf nicht mehr als 16 Gäste pro Guide sein. Und kein Mensch bringt Zigaretten oder Essen oder was auch immer. Und weil wir am Äquator sind, kann man in Januar kommen oder in Juni oder in September oder wenn auch immer. Die Tage sind alle 12 Stunden lang oder die Nächte sind 12 Stunden lang. Es gibt keine Jahreszeit, wenn man Galapagos nicht besuchen sollte. Das heißt, wenige Leute kommen hierher. Das erlaubt die Inseln geschützt zu werden. Und es ist sehr selten, dass man einen anderen Schiff sieht. Und wenn man eins sieht, dann ist es wahrscheinlich auf eine andere Tageszeit, in der man an Land geht. Das heißt, man trifft praktisch niemals andere Gäste von anderen Schiffen. Man ist immer alleine, auch in der Peak-Saison. Hierher Tourismus bringt gute Sachen. Nur darum hat sich Galapagos von Jahrhunderten erholen können. Aber der wachsende Bedarf für Güter und Dienstleistungen, die mit Frachtschiffen vom Festland kommen, das ist ein kritischer Faktor für uns. Ein Risiko, dass sich noch mehr Arten ausbreiten. Wir müssen einen Weg finden, um zu koexistieren. Es gibt keine einfache Lösung. Warnt Maria José Barragán von der Charles Darwin Forschungsstation. Die Zahl der zugelassenen Boote könnte in Zukunft noch etwas steigen, denn die Nationalparkbehörde hat den Fischern das Angebot gemacht, auf Tourismus umzusatteln, allerdings ohne die Möglichkeit, sich nach einem Versuch wieder anders zu entscheiden, was vielleicht manchen davon abhält, es überhaupt in Erwägung zu ziehen. Trotzdem sind im Moment nicht Menschen die größte Bedrohung für das Ökosystem auf Galapagos. Die invasiven Arten, zwei Beispiele mit gewaltigen Auswirkungen. Eine ist die Brombeere. Die Brombeere ist eine sehr aggressive Pflanze, die überall ganze Areale bedeckt. Wir haben mehr als 30.000 Hektar voll Brombeeren im Archipel und suchen nach einem Weg, wie wir das unter Kontrolle bringen können. Wir können sie nicht ausreißen, wir können sie nicht auslöschen, wir können nur die Ausbreitung verlangsamen und suchen nach Möglichkeiten einer biologischen Kontrolle. Eine andere sehr negative Art ist eine invasive Fliege, die große Zerstörung bei den Landvögeln anrichtet. Mehr als 20 Arten unserer Landvögel, einschließlich der Darwin-Finken, sind wegen dieser Fliege in Gefahr. Eine Art, der Mangrovenfink, ist nahezu ausgestorben wegen dieser Fliege. Es gibt nur noch 100 wildlebende Mangrovenfinken an einem sehr besonderen Ort auf der Insel Isabella. Und wir suchen nach einer Lösung, um die Auslöschung dieses Vogels zu verhindern. In 2023 sollen 18 Küken der Mangrovenfinken Flügge geworden sein. Ist das schon ein Erfolg? Inzwischen gibt es die ersten Fälle von Vogelgrippe auf Galapagos. Zugvögel haben sie wohl mitgebracht. Kann sich eine Inselwelt, so abgelegen sie auch sein mag, überhaupt vor solch negativen Einflüssen von außen schützen? Um 17:45 geht die Sonne auf. Jeden Morgen. Bevor wir das winzige Inselchen Eden umrunden, bringt uns das Panga-Boot in eine mangrovenbestandene Bucht. Ein Pelikan geht auf Fischfang. Seine Fangmethode hat er bei den Tölpeln abgeguckt. Er versucht sich in Sturzflügen, obwohl sein beutelartiger Schnabel dazu wenig geeignet ist. Entsprechend mager ist seine Ausbeute. In der klaren Bucht schwimmen kleine Haie, denn die Mangroven eignen sich hervorragend als Kinderstube. Wir fahren schnell weiter, um nicht zu stören. Currently we don't have any project linked to tourism effects. Therefore, we cannot claim tourism is good or tourism is bad. Im Moment haben wir keine Projekte, die die Auswirkungen des Tourismus untersuchen. Deshalb können wir nicht sagen, Tourismus sei gut oder schlecht. Unsere Forscher machen Vorschläge, was man anpassen oder modifizieren könnte, ob die Aktivitäten in bestimmten Arealen eingeschränkt werden sollten. Zum Beispiel änderte sich das Verhalten der Meeresschildkröten wegen der Touristen an einigen Stränden im Archipel. Wir schlagen vor, bestimmte Areale zu sperren, da wo Meeresschildkröten ihre Nester haben oder ihr Futter suchen, damit sie nicht durch die Anwesenheit von Touristen gestört werden. Ein Bus bringt uns ins Hochland von Santa Cruz. Der Vulkankegel ragt mehr als 800 Meter gen Himmel. Wir besuchen eine Farm, wo Kaffee, Kakao und verschiedenste Obstbäume angepflanzt werden. Wir pressen süßen Saft aus Zuckerrohrstangen und trinken ein wohlschmeckendes Kaffee-Kakao-Gemisch. Unsere Reiseführerin Veronika Sanchez warnt uns noch, bevor wir die Gegend auf eigene Faust erkunden dürfen. Erinnert ihr euch an diese giftigen Früchten, die wir vorgestern schon darüber gesprochen haben? Das auf Spanisch heißt Manzanillo. Das heißt, es ist ein Bereich, wo wir diese Früchte noch finden können. Und das ist sehr verbreitet von den Schildkröten, die hier leben. Wir befinden uns in einer Transitionszone hier. Also das heißt, das ist nicht so feucht wie Nebelwald oder Escalesia-Zone. Und das ist nicht so trocken wie weiter runter an der Küste fast. Diese Gegend hier kennen wir auch als eine Transitionszone, weil wir hier die Schildkröten finden, die auch temporal nur hier sind. Entweder die sind schon auf der Wanderung von hier bis zum Hochland oder wieder bis zu der trockenen Zone. Gemächlich schieben sich die friedlichen Riesen durch das dichte Gras ein paar Zentimeter vorwärts. Rupfen hier ein paar Gräser oder dort. Wohin ich auch blicke, heben sich graue, kuppelförmige Panzer aus dem Grün oder liegen im Pfützen. Sinnbilder eines entschleunigten, langen Lebens. Ob in der freien Wildbahn 100 Jahre erreichbar ist, ist natürlich eine Frage, die wir in den nächsten 100 Jahren wissen werden. Wo man denkt, dass sie sehr, sehr alt geworden sind, das sind meistens Tiere, die gefangen wurden. Also die auch jeden Tag die Nahrung kriegen, die müssen die Nahrung nicht suchen und so weiter, haben auch keine Feinde und so oder haben nicht eine längere Jahreszeit ohne Futter, was dann irgendwie einen Schaden bringen könnte langfristig. Also die Tiere in Zoos und in private Sammlungen und sowas, da sagt man, die sind sehr alt geworden. Zum Beispiel eine Schildkröte, die angeblich von Charles Darwin Zeiten auf die Beagle gekommen ist, die wurde dann einem Gouverneur in Australien geschenkt. Und sie wurde dann sehr bekannt, weil es eine Schildkröte von The Beagle war, die durch Galapagos gesegelt ist mit Fitzroy und Darwin. Aber niemand ist sicher, dass es die gleiche Schildkröte war, die von Darwin gesammelt wurde. Diese berühmte Schildkröte, die 2006 in einem australischen Zoo starb, wäre immerhin älter als 170 Jahre gewesen. Noch heute werden die handtellergroßen Babys der Riesenschildkröten außer Landes geschmuggelt. Der Verein der Freunde der Galapagos-Inseln Schweiz vermeldet auf seiner Webseite, Zöllner hätten im Jahr 2021 auf Baltra einen Koffer mit 185 jungen Schildkröten beschlagnahmt. Auf dem Schwarzmarkt könnten sie pro Stück etwa $5.000 einbringen. Natürlich ist der Archipel kein Paradies. Aber die meisten Menschen dort akzeptieren die Regeln der Nationalparkbehörde, denn sie wissen um den Schatz ihrer Inseln. Galapagos macht uralte Facetten der Evolution deutlich sichtbar. So deutlich, dass vor fast 200 Jahren ein altes Weltbild obsolet wurde. Die isolierten Pazifikinseln ermöglichen uns ein besseres Verständnis von der Entwicklung des Lebens auf diesem Planeten, weil die Anzahl der Arten so überschaubar ist. weil die Tiere in ihren evolutionären Anpassungen so ausgeprägt sind und sich so leicht beobachten lassen. Matthias Wolf, der mit den Haien geschwommen ist. Ich habe auch einen Walhai da noch gesehen. Direkt, ich bin also getaucht und war vielleicht 5-6 Meter unter der Wasseroberfläche. Und dann sah ich unter mir den Rücken von so einem 7-8 Meter großen Walhai. Und ich dachte mir, ich träume. Ich dachte, das kann überhaupt nicht wahr sein. Und dann bin ich da weitergetaucht und direkt an den Walhai rangetaucht. Und der hat sich überhaupt nicht gekümmert, als ich da war. Das war also auch schon ganz so majestätisch, so ignorant den Tauchern gegenüber. Was bleibt von den Bildern, die meine Galapagos-Fantasien beflügelt haben? Ich habe am Schauplatz von Darwins Entdeckungen Aug in Auge mit Riesenschildkröten im Gras gehockt. Ich habe Meerechsen schwimmen und senkrechte Klippen hochlaufen sehen und mir mit Seelöwen die Bank geteilt. Ich habe den Vögeln in die Nester geguckt und sie haben keinen Anstoß daran genommen. Ich bin ins Staunen geraten über die Fähigkeit der Schildkröten und Landechsen, auf wasserlosen, dürren Inseln von nichts anderem zu leben, als gelegentlich ein abgefallenes Kaktusblatt oder eine Kaktusfrucht zu zermalmen. Kann man genügsamer sein und trotzdem mehr als 100 Jahre alt werden? Ich bin beeindruckt, dass Landechsen irgendwann begannen, ihre Nahrung unter Wasser zu suchen, als es an Land nicht genug zu fressen gab. Welche evolutionären Stufen werden wir Menschen wohl noch durchlaufen? Jetzt, im Angesicht des Klimawandels. Galapagos lehrt mich vor allem eins: Respekt. An meinem letzten Abend kreisen 5 große Haie stundenlang um unser Schiff. Einer schimmert weiß im dunklen Wasser. Wahrscheinlich locken die Schiffslichter viele Fische an. Und die Haie machen gute Beute im Garten Eden. Im Freiluftlabor der Evolution. Eine lange Nacht über Galapagos. Von Mechthild Müser. Es sprachen Hildegard Meyer, Nils Kretschmer, Sigrid Burgholder, Anja Jatzeschan und Jochen Langner. Ton und Technik Gunther Rose, Christoph Schumacher, Oliver Dannert und Raffaela Greff. Regie Eva Solloch. Redaktion Hans-Dieter Heimendahl.